Weißer Nebel quillt aus dunklen Spalten. Langsam kriecht er auf die schwarzen Hügel und formt über der verkohlten Landschaft längst vergangene Gestalten. Bleiche Bäume, sich windende Äste, fingernde Zweige. Geisterhaft steigen sie auf, wachsen und greifen ins Leere, bevor sie in der Dunkelheit wieder verwehen und vergehen. Plötzlich ein Fauchen, Asche fliegt auf. Ein mächtiger Windstoß bahnt sich den Weg in die Tiefe und belebt die verborgene Glut wie der Feueratem eines Drachen. Die schwarzen Hügel beginnen zu leuchten, von innen, mit jedem Luftstoß ein wenig mehr. Erst rot, dann orange, jetzt gleißend wie die Sonne. Hitze durchflutet die Landschaft und weckt, was lange schlief, die Flamme. Wie aus dem Nichts ist sie erwacht, entbrannt. Sie züngelt in die Höhe und tanzt über der Holzkohle. Schmiedefeuer, lodernd in der Esse. Der Blasebalg verschnauft. Nun muss die eiserne Zange angreifen. Mit geöffnetem Maul fährt sie in die Glut und beißt unerbittlich zu. Funken fliegen wie Glühwürmchen in alle Richtungen. Groß und schwer ist die Beute, die die Zange dem Feuer entreißt. Heiß liegt der faustgroße Klumpen auf dem kühlen Amboss. Pures Eisen. Und doch wirkt es lebendig. Durch seine metallische Haut pulsiert ein glutrotes Herz, das mit jedem Schlag neue Schatten formt. Wird es ein Nagel? Eine Lanze? Ein Helm? Ein Schwert? Ein Drachen? Wohlan. Schmieden wir das Eisen, solange es heiß ist. Möge daraus etwas ganz Besonderes entstehen. Sagenhaftes Mittelalter von Ralf Erdenberger. Erzählt von Peter Kämpfe. Eine Produktion von Eagle Records 2019. Eine Schmiede, irgendwo im frühen Mittelalter. Donnernd trifft der Hammer auf den unförmigen Klumpen. Welch ein Aufschlag! Funken spritzen sternförmig vom Amboss durch die Schmiede und auf blanke Unterarme. Aua! Der Junge lässt die Zange los. Aber da hat der Schmied schon wieder ausgeholt und als sein mächtiger Hammer ein zweites Mal niedersaust, erwischt er nicht den Klumpen, er trifft die Zange auf dem Amboss. Ein seltsames Klirren. Das Werkzeug wirbelt nach oben und schlägt dem Gesellen heftig unters Kinn. Der Junge wimmert. Er hält sich Mund und Unterkiefer. In seinem Schmerz merkt er nicht, dass der glühende Brocken gerade vom Amboss rollt, genau auf seinen Fuß auch. Das noch? Herrgott, Siegfried, du treibst mich nur zur Weißglut. Sein Meister holt schon wieder aus. Diesmal setzt es ein Donnerwetter. Wie oft hab ich dir gesagt, du sollst richtig zupacken? Die Augen des Schmieds funkeln zornig unter buschigen Brauen. Der Geselle ringt nach Luft. Ich hab mich verbrannt. Krempel dir gefälligst die Ärmel runter. Oder leg dir eine Hornhaut zu. Funkenflug gehört zum Schmieden wie Wasser zum Regen. Ja, der Meister hat ja recht. Wie sonst sollen sie dem Eisen die Schlacke austreiben? Verunreinigungen kann keiner gebrauchen. Und das hier soll schließlich ein Meisterstück werden. Was ist bloß los mit dir? Ich hab mich erschreckt. Och, er hat sich erschreckt. Komm, Schluss, raus. Geh meinetwegen Holzkohle holen, aber geh mir aus den Augen. Und wenn du schon unterwegs bist, bring ein paar Sandsteinchen mit. Na los, troll dich. Und der Geselle trollt sich zum Köhler in den Wald. Ein Bursche hölzern wie sein Rohstoff, einsam und schweigsam. Als Siegfried vor dem mannshohen Meiler auftaucht, nickt der bärtige Köhler ihm erst nur zu, dann murmelt er, Wasser ist grad raus. Der Qualm, der aus dem aufgeschichteten und mit Zweigen abgedeckten Kegel quillt, ist nicht mehr weiß, sondern durchsichtig, Das Holz im Inneren ist offenbar verkohlt. »Schön, so frisch«, lobt der Junge übereifrig. »Da kann ich ja gleich was mitnehmen.« Der verschrobene Köhler guckt den Jungen irritiert an. »Noch zu heiß, Holzkopf.« »Ach ja, frische Holzkohle muss erst 12 Stunden auskühlen.« Siegfried lässt die Schultern hängen. »Dann komme ich morgen wieder.« »Besser wär's.« »So eine Pleite? Was wird der Meister sagen?« »Ohne Holzkohle kein Eisen«, wird er brummen. »Oder Feuerspein, wie ein Drache, je nach Laune.« Zurück vor der Schmiede bleibt der Geselle noch einen Augenblick stehen, vor den Resten der Rennöfen. Ehemalige Trichter aus Lehm, jetzt liegen ihre beigen Bäuche aufgeschlagen da. 35 Kilo Eisenerz hatten sie hier mit Holzkohle verhüttet zu Eisenluppe, zu jenem 13 Kilo schweren Metallklumpen, den der Meister gerade bearbeitet. »Die Holzkohle ist erst morgen fertig«, ruft der Geselle halblaut, als er in die Werkstatt geht. »Ohne Holzkohle kein Eisen«, brummt der Schmied zurück, ohne sich umzudrehen. In der Esse glüht inzwischen ein eckiges Paket. Offenbar hat der Meister den Klumpen allein in Form gebracht. »Gib ihm mal ein paar von den Steinchen.« »Die Steinchen? Ach Gott, die Steinchen!« »Sag mal, willst du mich verkohlen, du Nichtsnutz?« schimpft der Meister. »Was kannst du eigentlich?« Stille. Nicht mal ein Funken. Dann knackt etwas in der Esse. »Zum Glück habe ich noch ein Stäubchen da.« Der Meister atmet seufzend aus, wie sein Blasebalg aus Schweinsleder. Mit seinen rußigen, kräftigen Fingern langt er in ein Schälchen und streut helles Pulver über das eiserne Paket. Gemahlener Sandstein. »Du weißt aber, wofür dir gut ist«, fragt der Meister und befeuert die Glut erneut. Der Geselle wird rot, im Feuer knistert es. »Nur der Sand schützt das Eisen und verhindert, dass es zu schnell verbrennt. Dann wird es spröde und kann brechen.« »Peinlich und lebensgefährlich, mit dem halben Schwert vorm Gegner zu stehen.« Der Schmied wendet das Paket. »Was also ist das perfekte Schwert?« »Das perfekte Schwert? Schweißperlen treten dem Gesellen auf die Stirn. Echt warm hier in der Schmiede. Also, das perfekte Schwert, das muss stabil, aber auch biegsam sein und ausgewogen in der Hand liegen. Nicht zu schwer, um noch zu schwingen, nicht zu leicht, um noch Wucht zu haben. Und scharf muss es natürlich sein. Messerscharf.« Der Meister nickt. Im Feuerschein hält sich seine grimmige Miene etwas auf. »Na, hast ja doch was im Kopf. Die Hände, die werden es noch lernen. Schließlich ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Da, komm her. Jetzt hast du die Gelegenheit, deine Scharte auszuwetzen.« Damit drückt er dem überraschten Gesellen den schweren Hammer in die Hand und hebt das von Funken umwehte Paket aus der Glut auf den Amboss. »Schlag zu. Aber sieh genau hin. Die Glühfarbe ist entscheidend. Weißglut bedeutet schmieden, und zwar schnell. Der Amboss ist kalt und raubt dem Eisen wertvolle Wärme.« Der Geselle schlägt beherzt zu. Einmal. Zweimal. Und mit jedem Hieb streckt sich das Paket ein wenig mehr. Das sonst so harte Metall wirkt plötzlich wunderbar elastisch. Nun will der Bursche zeigen, dass er doch was kann. Siegfried schlägt noch härter zu und härter und sachte, sachte, ruft der Meister. Zu spät. Der Hammer hinterlässt schon kleine Risse, graue Splitter. Mit Gefühl, du Heißsporn, mit Gefühl. Der Schmied nimmt das gestreckte Paket vom Amboss und erhitzt das Eisen nochmals in der Esse. »Es soll doch ein besonderes Schwert werden«, flüstert er beschwörend und legt es zurück auf den Amboss. »Ein besonderes Schwert, wie der junge Artus es einst aus dem Stein gezogen haben soll, um König von Britannien zu werden?« »Schau an, der Schlaukopf kennt die Sage. Aber um ehrlich zu sein, mit dem Stein ist natürlich das Erz gemeint, aus dem Artus das Schwert gezogen hat. Nichts anderes tun wir hier gerade.« »Heißt das, der König war ein Schmied?« Wer weiß? Unser Handwerk wurde nicht immer gering geschätzt. Manchem Schmied hat man die Sehnen an der Ferse durchtrennt, damit er nicht zum Feinde überlaufen konnte mit seinem wertvollen Wissen über die Metalle. Siegfried stutzt. Zieht der Meister deshalb einen Fuß nach? Das war ihm schon länger aufgefallen. So, Zeit zum Abschroten. Abschroten? Halt einfach den Meißel und nicht bewegen. Der Meister holt aus. Der Geselle kneift die Augen zu. Doch der Schlag mit dem Handhammer trifft nicht seine Hände. Er treibt den Meißel durch das Eisen. Schlagartig sind aus einem Stück zwei geworden. Warum? Aus dem kleineren hier schmiede ich einen langen Stab für den Klingenkern. Der Klingenkern ist das Grundgerüst des Schwertes, das weiß Siegfried schon. Mühsam unterdrückte ein Gähnen. Sag mal, schwächelst du etwa schon? Einfach keine Ausdauer, im Gegensatz zu seinem Meister. Unermüdlich formt dieser den Stab weiter und hält ihn Siegfried schließlich glühend unter die Nase. So, und damit wird jetzt gefaltet. Gefaltet? Das klingt, als ob man ein Stück Stoff zusammenlegt. Aber der Meister spricht doch von Eisen. Und er nimmt das andere Paket nun aus dem Feuer. Mühelos schlägt er es zu einem rechten Winkel, legt den Stab der Länge nach hinein, schließt das Paket wieder mit satten Hieben und legt es zurück in die Esse. So, einmal gefaltet und verschweißt. Und sieh mal, jetzt haben wir auch einen Griff, den du mit der Zange besser halten kannst. Halten? Wie? Es geht noch weiter? Nur keine Müdigkeit vorschützen. Strecken, spalten, falten, schweißen. Immer wieder. Je mehr Faltungen und Lagen, desto reiner und besser wird der Klingenkern und elastischer. Mit jedem Durchgang fallen Siegfried die Augen ein wenig mehr zu. Der Meister versucht ihm noch wichtige Informationen einzuhämmern, dass man vieles erst mit Erfahrung versteht und dass in den ersten 10 Jahren das Eisen den Schmied forme und dann erst umgekehrt. Doch da ist Siegfried schon ganz woanders. In der Dunkelheit. Weißer Nebel quillt aus dunklen Spalten über eine verkohlte Landschaft. Gestalten. Das ist der verlassene Meiler des Köhlers, der so glimmt wie die Esse in der Schmiede. Dann ein fauchender Luftstoß, Asche fliegt auf, das Feuerungeheuer erwacht. 2 rote Augen blinzeln, brennen. Ein gehörnter Kopf erhebt sich, schiebt sich aus der Erde. Mächtige Klauen krallen sich in den Boden und schieben einen langen, schuppig schimmernden Körper aus der Glut. Ein Lindwurm, ein Wesen aus uralter Zeit. Der Boden bebt, Siegfried zittert. Dann sieht er, wie das Ungeheuer das Maul öffnet und etwas blitzartig zündet. Instinktiv duckt er sich, springt zur Seite und landet in einer feuchten Mulde. Erst fegen die Flammen über ihn hinweg, dann die langen scharfen Krallen und der gezackte Schwanz. Siegfried spürt den heißen Luftzug und atmet durch. Das war knapp. Und jetzt? Jetzt dringt Feuchtigkeit durch seine Kleider. Seine Bewegungen werden schwer. Doch der Matsch hat auch sein Gutes. Er überzieht ihn mit einer zweiten schwarzen Haut, eine ideale Tarnung im Dunkeln. Vorsichtig späht der Geselle über den Rand der Mulde. Durch den beißenden Rauch sieht er, dass der Drache ihm den Rücken zudreht und nach seinem Gegner schnüffelt. Das ist Siegfrieds Chance. Langsam kriecht der Geselle aus seinem Versteck, schleicht zum Rand der Lichtung und tritt auf einen Ast. Das Untier horcht auf und wirbelt herum. Der Lindwurm sieht ihn nicht, aber er hört ihn. Und er atmet bedrohlich tief ein. Siegfried rutscht das Herz in die gegürtete Hose. Gegürtet, aber natürlich. Mit einem Schwert. Siegfried tastet nach dem Knauf, umschließt den Griff und spürt die Kraft. Entschlossen zieht er die Waffe. Mit singendem Ton fährt die strahlend helle Klinge aus der Scheide und vertreibt Furcht und Finsternis. Der Drache kneift die Augen zusammen. Ober- und Unterlid schieben sich über die Augäpfel und ist doch geblendet. Siegfried läuft los, mit gestrecktem Schwert voraus. Die Tatzen des Drachen schlagen an ihm blindlings vorbei. Und der Feueratem reicht noch nicht für einen zweiten heißen Stoß. Wütend bäumt sich der Lindwurm auf und entblößt dabei eine verwundbare Stelle. Das gestreckte Schwert sucht und findet die Lücke zwischen den Panzerschuppen. Mühelos, fast ohne Widerstand, verschwindet das Metall bis zum Schaft im dunklen Drachenleib. Für einen Augenblick ist alles still. Dann spürt Siegfried ein tiefes Zittern, hört den röchelnden Klagelaut, den dröhnenden Schmerzensschrei, ohrenbetäubend. Doch mit ihm entweicht die Kraft aus den mächtigen Drachengliedern. Siegfried kann gerade noch seine Waffe aus dem Leib ziehen, dann bricht das Ungetüm zusammen und begräbt den Helden unter sich. Was rinnt da so warm über seine Hände? Drachenblut quillt aus der Wunde, umfließt ihn, hüllt ihn ein und legt sich wie eine Schutzhülle über seine menschliche Haut, wie eine magische Rüstung. Ich bin ein Drachentöter, denkt Siegfried in der Dunkelheit. Unverwundbar. Dann schlägt er die Augen auf. Na, auch wieder wach, der Herr? Der Schmied blickt spöttisch auf ihn herab. Auf seiner Stirn glänzen Schweißperlen. Der Geselle liegt in einer Nische der immer dunklen Schmiede. Wie lange hat er geschlafen? Wie spät ist es? Höchste Zeit. Na, das war präzise. Höchste Zeit, das Schwert zu besohlen. Besohlen? Das klingt nach Schuhen. Der stumpfe Klingenkern des Schwertes ist bereit für seine Schneidleiste. Tatsächlich. Der Geselle blinzelt aus verschlafenen Augen. Da liegt ein handbreites und armlanges Stück Eisen auf dem Amboss. Offenbar hat sein Meister die Nacht durchgearbeitet, Lage auf Lage, Paket an Paket geschmiedet zum Klingenkern. Gerade hebt er ein weiteres langes, aber schmales Stück Metall aus dem Feuer der Esse. Härteres Eisen, das biegen wir jetzt um den elastischen Kern. Wir wollen ja nicht, dass der Gegner das gute Stück schartig schlägt. Ja, halt es mal. Und während sich der Geselle mit der Metallzange den Kern krallt, biegt und verschweißt der Schmied die Schneidleiste mit dem Klingenkern. Immer wieder muss Siegfried das Schwert drehen, von der Esse auf den Amboss und wieder zurücklegen. Und immer wieder fliegen die Funken unterm Hammer, aber irgendwie spürt der Geselle sie kaum. Hornhaut, ne? Siegfried lächelt. Drachenhaut, offenbar. Hand in Hand arbeiten die beiden weiter, ohne sich zu schonen. In den kurzen Pausen fließt Wasser die Kehlen hinab. Dass es warm ist, stört sie nicht. Hauptsache, es löscht ihren Brand. Dann bestreicht der Schmied das Schwert mit Hilfe einer Gänsefeder mit einer streng riechenden Paste. Was ist das? Der Geselle rümpft die Nase. Mein kleines Geheimnis. Nur so viel. Dein Nachttopf ist auch drin. Wie bitte? Na, ich habe weder Drachen noch Menschenblut, woher auch. Aber Urin tut's auch. Man muss es nur bei Vollmond auftragen auf das glühende Schwert und dann abschrecken. Abschrecken? Wie gekochte Eier? Zischend versinkt das Schwert im kühlen Wassereimer. Bläschen blubbern. Der Geselle guckt verwirrt. Glaub mir, nichts härtet die Schneide besser. Gut, früher habe ich den Hühnern Eisenspäne ins Futter gemischt und anschließend den Hühnerschiss ins Erz getan, aber das war auf Dauer, sagen wir, nicht so gut für die Tiere. Schon ein verrückter Kauz sein, Meister. Eisenspäne im Futter. Darauf muss man erst mal kommen. Schließlich zieht er die abgeschreckte Klinge aus dem Wasser. Mit Genugtuung schaut er auf sein Werk, dann auf seinen Schüler. Du machst dich übrigens. War das ein Lob? Der Schmied reicht ihm die Schleif- und Poliersteine. Nun gib dem Schwert den letzten Schliff und mach dich auf eine Überraschung gefasst. Eine Überraschung? Das macht neugierig, also schnell ans Werk. Doch die Überraschung lässt auf sich warten. Eine Woche lang schärft Siegfried die Schneide, glättet die Klinge, und dann endlich verwandelt sich das Metall. Muster tauchen aus der Tiefe auf, helle und dunkle Linien, die sich ineinander weben und winden wie Würmer, wie Drachen. Der Geselle bekommt eine Gänsehaut. »Meister«, ruft er fassungslos, »das ist reinste Magie!« Der Meister schaut dem Gesellen über die Schulter. Ihre Gesichter spiegeln sich in der blankpolierten Klinge. »Nein, das ist Schmiedekunst. Dieses Muster hatte ich in den Tiefen des Schwertkerns bereits angelegt, mit unterschiedlichem Eisen. Nun tritt es zutage.« Wenig später stehen Schmied und Geselle vor ihrem Werk. Die Sonne blitzt gleißend in der Klinge. Es scheint, als wechsle das Metall dabei fröhlich die Farbe. »Nicht übel, mein Bester«, murmelt der Schmied und klopft Siegfried auf die schmerzende Schulter. »Ein kleines Meisterstück. Du lernst schneller, als ich dachte.« »Danke«, der Geselle lächelt. »Dann bist du ja bereit.« »Bereit? Wofür?« »Für den geheimen Auftrag.« »Welchen Auftrag?« »Ein Schwert zu schmieden für...« »Einen König?« »Einen Kaiser.« Karl der Große. Rom, 25. Dezember 800 nach Christus. Schwert und Kreuz, wie ähnlich sie sich doch sind. Karl kniet vor dem prachtvollen Altar. Eigentlich sollte er beten, doch im unruhigen Geflacker der Kerzen schweifen seine Gedanken immer wieder ab. Waagerecht und senkrecht. Die eine Achse des Kreuzes verbindet die Menschen auf Erden, die andere verbindet uns Irdische mit dem Himmel, mit Gott. Und bei Ungläubigen muss die Klinge nachhelfen, so denkt der König. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das Amen des Papstes holt Karl zurück in die Messe. Gesang, Chorstimmen schweben feierlich durch die Basilika. Es ist erst kurz nach Mitternacht an diesem Weihnachtsmorgen, doch die Kirche Santa Maria Maggiore ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Bischöfe, Mönche, Grafen, Gelehrte, Diener, Handwerker, einfaches Volk, sie alle sitzen hinter ihm im Halbdunkeln. Karl spürt ihre neugierigen Blicke im breiten Nacken. Sie gelten nicht dem Kreuz und nicht dem Papst, sondern ihm. Dem geheimnisvollen Fremden, der sie in seiner Größe fast alle überragt. Er, der mächtige Frankenkönig aus dem Geschlecht der Karolinger, ist mit Panzerreitern aus dem Norden über die Alpen gekommen, um Weihnachten in dieser ewigen Stadt zu feiern, in Rom, das über Jahrtausende die Hauptstadt eines Weltreiches war, der Sitz von Kaisern. War? Der Anflug eines Lächelns lässt Karls Schnurrbart ein wenig zittern. Nicht ohne Grund hat er heute seine fränkischen Hosen, das geliebte Leinenhemd und das Seehundfell gegen eine römische Tunika und einen edlen, knielangen Mantel getauscht, dem Anlass entsprechend. Doch der feierliche Höhepunkt kommt erst noch, dafür muss Karl diese Kirche verlassen. Draußen fallen Schneeflocken wie kleine Sterne vom Nachthimmel. Sie bedecken Karls kräftige Schultern. Das wird ein zweiter Mantel. Es schneit, wie damals, denkt er, kurz vor der Errichtung dieser Kirche. Eine sagenhafte Geschichte. Ein Ehepaar wünscht sich vergeblich ein Kind. Nach Jahren erscheint ihnen die Jungfrau Maria und sagt, baut mir eine Kirche an der Stelle, wo es morgen schneit. Und tatsächlich, mitten im August schneit es. Und das Paar baut diese Kirche. 9 Monate später bekommen sie ihr ersehntes Kind. Auch Karls Eltern hatten sich 4 Jahre lang vergeblich ein Kind gewünscht, bis sie vor 52 Jahren beschenkt wurden. Große Freude, am 2. April 748. Endlich ein Thronfolger, dem man das Reich vererben kann. Die Prozession setzt sich in Bewegung. Es geht von der Kirche Santa Maria Maggiore zu einem der berühmtesten Hügel Roms, dem Palatin. Dort oben, im Dunkeln, ruhen schemenhaft die Spuren der Vergangenheit, die Ruinen der römischen Kaiserpaläste, ganze Berge aus Ziegel und Marmor, aber selbst im Verfall noch beeindruckend. An diesem Ort lag über 1000 Jahre lang das Zentrum der römischen Macht. Sie reichte einmal um das Mittelmeer, bis an den Atlantik, bis an die Nordsee und auf die britischen Inseln. Wie gut, dass Karl auf dem besten Wege ist, diese Macht wiederherzustellen. Schon jetzt erstreckt sich das Frankenreich von der Elbe bis zu den Pyrenäen, von Flandern bis nach Italien. Nun erreicht der Festzug eine weitere besondere Kirche, Santa Anastasia. Sie steht auf den Mauern alter römischer Häuser. Ein zweiter Weihnachtsgottesdienst wartet. Auch hier fließen Karl die lateinischen Psalmen fromm von den Lippen, und doch muss er insgeheim an eine sagenhafte Höhle denken, ganz in der Nähe. In dieser Höhle soll eine Wölfin 2 Menschenkinder gesäugt haben, Romulus und Remus, die beiden berühmten Gründer Roms. 2 Brüder, die sich nichts geschenkt haben, verfeindet bis aufs Blut, eifersüchtig bis in den Tod. So wie sein jüngerer Bruder Karlmann und er. Ständig Neid, ständig Streit. Und dann auch noch die Schmach, dass der Jüngere ihn, den Älteren, beim Schwertraining mehr als einmal besiegt hat. Jeder große Bruder weiß, wie sich das anfühlt. Als der sterbende Vater das Reich unter den Brüdern aufteilte, wurde alles nur noch schlimmer. Wer bekam die strategisch schlechteren Gebiete? Karl. Und wer provozierte ihn dauernd? Karlmann. Kaum hatte Karl seinen Sohn nach seinem verstorbenen Vater benannt, tat der Bruder es ihm nach. 2-mal Pippin in der Familie. Wie sollte man auf diese Weise Thronfolge auseinanderhalten? Geschweige denn einen eigenen Platz in den Geschichtsbüchern finden? Nein, Karlmann wollte das Reich vermutlich für sich alleine. Warum sonst hat er ihn bei wichtigen Feldzügen nicht unterstützt? Vielleicht hoffte der kleine Bruder insgeheim, Karl würde in einer Schlacht fallen? Es hat nicht viel gefehlt, und Karl hätte seinen Bruder, diesen ewigen Rivalen, damals erschlagen, wie Romulus seinen Bruder Remus, beim Streit an der römischen Stadtmauer. Doch zum Glück kam Karl eine mysteriöse Krankheit zuvor. Im Alter von nur 20 Jahren war Karlmann gestorben. So wurde Karl der König aller Franken. Hatte er eben zum Glück gedacht? »Herr«, flüstert Karl und bekreuzigt sich, »vergib mir meine dunklen Gedanken.« Seufzend atmet er aus. »Dieser Tag soll unvergesslich werden.« Es hat aufgehört zu schneien. Die ersten Sonnenstrahlen schieben sich rot durch die Wolken. Mit Papst und Gefolge ist Karl auf dem Weg zur letzten Station der feierlichen Prozession. Sie gehen durch eine Stadt, die langsam verwildert. Putz bröckelt von antiken Theatern. Die prachtvollen Thermen sind inzwischen unbrauchbar. Vieh läuft über zersprungene Pflastersteine. Und trotzdem kommt es Karl vor, als höre er das Echo der eisenbeschlagenen Sandalen, auf denen die römischen Legionen hier entlang marschierten, um die Völker der Antike zu unterwerfen, neue Handelswege zu erschließen und ihre Kultur in die Welt zu tragen. Auch Karl hat weite Wege hinter sich. Sein Gang ist der eines Mannes, der große Teile seines Lebens im Sattel verbracht hat. Um sein Riesenreich zu regieren, muss der König oft lange reiten, burgähnliche Lager bauen, sogenannte Pfalzen. Eine Zeit lang fand Karl das alles abenteuerlich schön. jeden Morgen irgendwo anders vom Wiehern des Pferdes geweckt zu werden, mit einem Duft von Heu und Lagerfeuer in der Nase. Doch mit den Jahren und Wegen ist eine Sehnsucht nach einem Zuhause gewachsen, nach dem eigenen Rom. In Aachen hat er angefangen, daran zu bauen. Ein vorzüglicher Platz. Sprudeln dort doch seine geliebten heißen Quellen, in denen er so gerne badet und entspannt. Bei dem Gedanken läuft Karl ein Schauer über den Rücken. Kurz fröstelt er, hätte er doch nur seinen fränkischen Zobel angelegt. Aber der Weg ist nicht mehr weit. Gerade laufen sie über den Tiber, dessen Sümpfe die Römer trockenlegen mussten, um diese Stadt überhaupt erbauen zu können. Am Ende der Brücke ragt die Basilika von St. Peter auf, eine der ältesten Kirchen der Menschheit. Karl lächelt. Bei aller Ehrfurcht vor dem historischen Ort. Seine eigene Pfalzkapelle in Aachen wird diese Kirche einmal überragen. Ihre Kuppel soll die höchste Europas werden. Das Baumaterial wird schon geliefert, hier, aus Rom. Und die Marmorplatten für seinen Thron kommen sogar aus dem heiligen Jerusalem, aus der Grabeskirche Jesu. Würdevoll geht Karl nun die Stufen zu St. Peter empor. Aufrecht betritt er das Portal und schreitet durch das Spalier polierter Säulen, auf denen der Giebel der Basilika ruht wie ein langes Zelt. Vor dem Altar legt sich der König diesmal demütig auf den Bauch und breitet die Arme weit aus. Andächtige Stille. Der Steinboden ist hart und kühl. Karl schickt seine Gedanken in die Tiefe. Fast genau unter ihm sollen der Überlieferung nach die Gebeine des heiligen Petrus ruhen. Wie passend! Was hatte Jesus zu seinem Apostel gesagt? Er ist der Fels, auf den er seine Kirche baut, sein irdisches Reich. Das hier ist ein Ort der Kraft, das spürt Karl deutlich. Sein Körper liegt nun wie ein lebendiges Kreuz vor dem Altar. Oder doch wie ein Schwert? Mit dem Schwert hat Karl den Glauben verbreitet. Freunde und Feinde sagen, er habe ihn mit eiserner Zunge gepredigt. Auch in den dunklen, unzivilisierten, wilden Winkeln der Welt, in denen die erfolgreichen Römer gescheitert waren. Karl schließt die Augen. Dunkelheit. Weißer Nebel. Bäume, Unterholz. Ein Reiter. Der König selbst. Karl sieht sich durch das Dickicht eines alten Waldes reiten. Das Gesicht unter einem Helm verborgen. Den Körper mit Schuppen gepanzert, die Hand am Schwert Gottes. In einer solchen Landschaft, in Schluchten und Sümpfen, sind vier Legionen Roms untergegangen, aufgerieben in einem blutigen Hinterhalt der grausamen Germanen. Welch eine bittere Niederlage. Das wird dem König der Franken nicht passieren. Auch Karl und seine eisernen Reiter verfolgen eine wilde Völkerschar, die Sachsen. Anhänger eines unchristlichen Kultes, die nach heidnischer Sitte opfern und ihre Toten dem Feuer überlassen, anstatt sie zu begraben. Ihren heiligen Baum hat Karl bereits zerstört. Die Irminsul war angeblich die Säule des Himmels, die mit ihrer Baumkrone das Universum getragen hat. Aber als Karl sie niederbrennen ließ, ist niemandem der Himmel auf den Kopf gefallen. Nichts als Aberglaube, dachte Karl. Und das würde nun jeder merken. Doch der Widerstand der Sachsen wurde nicht schwächer. Nicht einmal, als Karl 4.500 Gefangene hinrichten ließ. So oft die Sachsen versprachen, ihrem Götzendienst abzuschwören, so eilig hatten sie es danach, dieses Versprechen zu brechen. Um sie zu besiegen, muss Karl ihren legendären Anführer finden, diesen Widukind, der auftaucht und verschwindet wie ein Gespenst. Einfach nicht zu greifen, dieser Mann. Hat er gerade etwas geknackt? Geknirscht? Die Bäume flüstern. Der Wald rauscht. Die Nüstern seines Pferdes zittern. Da passiert es. Jemand springt Karl in den Rücken. Ein muskulöser Arm schlingt sich um seinen Hals. Das Pferd wiehert, wirft die Vorderhufe in den Himmel und Karl mitsamt dem Angreifer aus dem Sattel. Bevor der König sich aufrappeln und sein Schwert ziehen kann, drückt ihn der Feind in den Matsch. Das Letzte, was der Franke sieht, ist ein triumphierendes Gesicht. Wie du Kind. Karl öffnet die Augen. Er liegt in der Kirche von St. Peter. Was für ein Tagtraum. Und es dämmert ihm, dass nicht das Schwert, wie du Kind, besiegt hat, sondern seine Demut vor dem Kreuz. Als Bettler soll sich der Anführer der Sachsen ins Lager der Franken geschlichen haben am Ostertag. Damals lag der große Karl genauso mit ausgebreiteten Armen vor dem Feldaltar. Ergriffen von der Größe Gottes und der Demut seines Dieners Karl, hat Widukind anschließend aufgegeben und sich taufen lassen. Eine starke Geschichte, denkt Karl. Bestimmt macht sie bei vielen Heiden Eindruck. Dann erhebt er sich im anschwellenden Chorgesang und streicht sein Gewand glatt. Jetzt wartet die Krönung des Tages. Vor ihm steht der Papst, Leo der Dritte. Seine Heiligkeit ist kleiner als Karl und muss zu ihm aufsehen, feierlich und dankbar. Karl erkennt die frischen Narben in dessen Gesicht und muss an die grausame Geschichte denken, die sie hier zusammengeführt hat. Vor einem halben Jahr hatten Feinde den Papst in einer Prozession überfallen und entführt. Der Vorwurf seiner Gegner: Meineid und Ehebruch. Mit knapper Not konnte Leo damals entkommen und hatte Schutz gesucht bei Karl dem Großen. »Ich schwöre bei Gott, dass ich unschuldig bin«, hatte er versichert und ihn um Hilfe gebeten, um sicher nach Rom zurückkehren zu können. Mit einer bewaffneten Eskorte hatte Karl den Papst in die heilige Stadt geleitet und erklärt: »Über den Papst darf nicht gerichtet werden.« Leo der Dritte steht wieder an der Spitze der Kirche. Im Gegenzug setzt er Karl nun die kostbare Krone auf und kniet vor ihm nieder. Das Kirchenvolk bricht in Jubel aus. »Leben und Sieg dem von Gott gekrönten großen und friedensstiftenden Kaiser der Römer«, hallt es von den Säulen und Wänden von St. Peter wieder. Worte, wie sie seit Jahrhunderten nicht mehr erklungen sind. Karl der Große ist am Ziel seiner Wünsche. Er ist der offizielle Erbe der Cäsaren, der erste abendländische Kaiser eines neuen Zeitalters, einer Epoche, die man später Mittelalter nennen wird. Mit den erbeuteten Schätzen anderer Völker wird er Klöster und Klosterschulen gründen und die antiken Texte großer Dichter und Redner abschreiben lassen, damit der Zahn der Zeit nicht weiter an ihnen nagt. Karl lässt eine einheitliche Schrift entwickeln, als Grundlage für das Lesen und Schreiben, für die Bildung. An seinem Hof in Aachen geben sich Gelehrte aus der ganzen bekannten Welt die Klinke in die Hand. Das Wissen geht den Taten voraus. Daran glaubt Karl, wie an seinen Gott. Bestimmt, denkt er, hat Gott ihn nicht ohne Grund zum mächtigsten Mann der Welt gemacht. Kaiserin Theophanu. Süditalien, 983 nach Christus. Sie hatte ihn gewarnt. Er solle bitte nicht in dieses Abenteuer ziehen, um seines Sohnes willen, um seines eigenen Lebens willen, um Himmels willen. Und was hat er gesagt? Das christliche Reich müsse vor den Muslimen geschützt werden. Ja, natürlich muss es das. Diese Araber dürfen nicht ungestraft Süditalien überfallen, hat er gerufen. Nein, dürfen sie nicht, richtig. Und deshalb müsse er mit seinen Rittern los, hat er getönt, denn ein Kaiser gehöre zu ihnen aufs Schlachtfeld. Gehört er nicht. Vor allem nicht, wenn der Kriegszug schlecht vorbereitet ist, aber was gelten schon die Worte einer Frau? Und so ist Otto der Zweite fortgeritten und hat sie winkend zurückgelassen hier im Süden von Italien. Und jetzt? steht Theophanu einsam am Hafen, den dreijährigen Sohn an der Hand und blickt aufs weite Mittelmeer. »Mama, wann kommt Papa wieder?« Otto, bald der Dritte, zupft an ihrem kostbaren Gewand. Was soll sie ihrem Sohn sagen? Die letzten Nachrichten aus der Schlacht waren schrecklich gewesen. Die arabischen Sarazenen hatten auf ihren wendigen Pferden Ottos behäbige Panzerreiter vollkommen überrascht und aufgerieben, besiegt. »Mama!« Der Kleine lässt nicht locker. Theophanu hält sein Händchen ein wenig fester. Sie spürt, wie Wut und Trauer in ihr aufsteigen und atmet aus. Eine Kaiserin lässt sich nichts anmerken. »Papa kommt zu uns, sobald er kann, mein Sohn. Wenn er kann. Es gibt ja noch einen Funken Hoffnung. Immerhin soll ihrem Mann die Flucht vom Schlachtfeld gelungen sein. Am Strand von Cortrone hatte man sein Pferd gefunden, im Sand seine Rüstung. Offenbar hatte Otto sich vor den Verfolgern ins Wasser gerettet, oder ist er dort ertrunken?« Das spiegelglatte Meer schweigt. Theophanu seufzt. Dieses Mittelmeer hat wahrlich zwei Gesichter. Es verschlingt und vereint. Vor 8 Jahren hat es das Paar glücklich zusammengeführt. Damals war Theophanu erst 12 Jahre jung gewesen, ein viel zu kleines Mädchen für die große Welt und diese weite Reise. Mit prächtigem Gefolge und üppiger Mitgift war sie aus Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, über das Meer gekommen, als Braut und als Brücke zwischen zwei Kaiserreichen. Im Westen wollte Otto der Große seinen Sohn verheiraten und damit seine Macht im Frankenreich festigen. Im Osten regierte ihr Onkel das Kaiserreich von Byzanz und brauchte Verbündete gegen die Araber. So schickte der Byzantiner seine Nichte Theophanu, ohne sie zu fragen, übers Wasser und mit ihr ein dunkles Geheimnis. Denn in Wahrheit ist Theophanu gar keine echte Prinzessin, keine purpurgeborene, wie die Ottonen erwarteten. Aber sie hat mitgespielt. »Eure Hoheit?« Theophanu dreht sich um. Es ist Williges, ihr engster Berater, Schulfreund ihres Ehemanns und gerade etwas außer Atem. Gute Nachrichten. Otto lebt. Ein byzantinisches Boot hat ihn aufgenommen.« Die Kaiserin umarmt ihren Sohn. Die Hoffnung war nicht umsonst. Aber dann sieht sie die Sorge im Gesicht ihres Vertrauten. Die Besatzung des Bootes. Sie fordern Lösegeld. Diese gierigen Byzantiner. Seitdem ihr Onkel nicht mehr auf dem Thron sitzt, gelten alte Bündnisse wohl nichts mehr. Jeder denkt nur noch an sich. Wahrscheinlich haben die Seeleute gemerkt, welch großer Fisch ihnen da ins Netz gegangen ist. Oder hat der Fisch geredet? Theophanu traut es ihrem Otto durchaus zu. Manchmal machen Männer sich gerne wichtig und bringen sich in dumme Situationen. Dann muss die Kaiserin nun eben listig für zwei sein. Williges, rüste ein Boot und richte den Entführern aus, wir sind bereit, alles Geld zu zahlen, was wir mit uns führen. Aber Hoheit, die Übergabe findet im Hafen statt. In Sichtweite dieser Kaimauer, hörst du? Sie sollen ihre Prinzessin sehen, wenn wir ihnen geben, was sie verdienen. Williges ahnt, was Theophanu vorhat, und muss grinsen. Zu Befehl, kluge Theophanu. Als er geht, klammert sich der Sohn an ihr Knie. »Mama, wann kommt Papa?« Sie streichelt ihn liebevoll über die lockigen Haare. »Er ist so gut wie zurück, Ottochen.« Als das weiße Segel am Horizont auftaucht, sieht sich Theophanu selbst an Bord des Schiffes, wie damals, als sie einer ungewissen Zukunft entgegenblickte, verschleiert zwischen den Riemen der ächzenden Rudersklaven. Während ihr Gewand und Schmuck kostbar in der Sonne strahlten, überschattete Heimweh ihre Neugier auf die unbekannte Welt. Es war schmerzhaft, ihre warme Heimat so früh im Leben verlassen zu müssen, aufzubrechen in ein neues Zuhause zwischen Bergen und dunklen Wäldern und nicht zu wissen, ob sie dort in der kühlen Fremde überhaupt mit offenen Armen empfangen würde. Fleißig hatte sie unterwegs Niederdeutsch gelernt, den Dialekt, den man im Reich der Ottonen überwiegend sprach. Wenn sie sich schon in dieses fremdbestimmte Schicksal fügen musste, dann mit Würde. Überhaupt war sie gebildet und beherrschte schon mehrere Sprachen. Vielleicht war es diese besondere Mischung aus Schönheit und Klugheit gewesen, die erst ihren mächtigen Schwiegervater überzeugt und dann auch ihren Gemahl in den Bann gezogen hatte. Sogar gegen den Willen ihrer Schwiegermutter, Adelheid. Als putzsüchtig soll sie Theophanu bezeichnet haben. Wäre es nach ihr gegangen, wäre die falsche Prinzessin postwendend zurückgeschickt worden. Vor lauter Eifersucht über den bemerkenswerten Auftritt der jungen Frau hatte Adelheid wohl deren innere Werte übersehen. Aber Theophanu wurde nicht zurückgeschickt. Das verfügte Otto der Große damals auch gegen den Willen mancher Adliger. Im Gegenteil. Im Frühjahr 972 ließ er sie in Rom zur Kaiserin salben und mit seinem Sohn Otto dem II. Vermählen. Ihre Hochzeitsurkunde ist ein goldbeschriebenes Pergament, das ihre Besitzungen benennt. Sie ist die reichste Frau Europas und macht Otto den II. Glücklich. Zwar behagt ihr das kalte, raue Klima nördlich der Alpen nicht so sehr, dafür entdeckt sie wahre Gefühle für den Prinzen. So steht sie auch im Schmerz an seiner Seite. Nach dem plötzlichen Tod des Schwiegervaters darf sie als Frau fast gleichberechtigt regieren, lernt sogar das Reiten und ihren Gemahl lieben. Und gleich kehrt er in ihre Arme zurück, wenn ihr Plan aufgeht. »Warum verstecken wir uns hinter der Säule, Mama?« »Das ist ein Spiel. Für Papa.« »Wo ist Papa?« fragt ihr Sohn. Sie späht mit ihm an der Säule vorbei und zeigt auf das byzantinische Schiff. Soeben hat es den Hafen erreicht. Im hinteren Teil steht ein Mann, der aussieht wie ihr Otto. Wie befohlen nähern sich ihre Männer auf einem zweiten Boot vom Land aus mit dem Lösegeld. Fast alles hat die Königin gegeben, bis auf das, was sie heute ganz bewusst am Körper trägt. Kehlige Rufe, jetzt begegnen sich beide Boote. Die Retter tragen die Truhen mit dem Lösegeld zum Bug. Die Entführer lösen ihrem Gefangenen die Ketten. Nun ist der Augenblick für Theophanos großen Auftritt gekommen. »Seid gegrüßt, meine Landsleute«, ruft sie den Byzantinern über das Wasser zu und sorgt für Aufsehen. Da steht sie, die Kaiserin, im leuchtend roten Gewand. Die italienische Sonne lässt ihr kostbares Diadem im Haar blitzen. Die Seeleute haben keine Augen mehr für die materiellen Schätze. Sie sind wie gebannt von dieser strahlenden Erscheinung am Ufer, die sagenhafte Theophanu. Diesen Augenblick der Ablenkung nutzt Otto. Beherzt springt er über Bord, Wasser spritzt auf, Wellen schlagen über ihm zusammen. Erst dann begreifen die Seeleute, was passiert, Chaos bricht aus. Noch bevor ein Bogenschütze zielen kann, ziehen die Ottonen ihre Schwerter unter den Umhängen hervor und greifen an. In Windeseile entern sie das Boot und überwältigen die komplette Besatzung. Die überrumpelten Entführer sind gefangen. Ein Triumph. Für Theophanu und ihren Sohn. Gemeinsam schließen sie Otto den II. In die Arme. Als ihre Lippen ganz dicht an seinem Ohr sind, kann die Kaiserin sich einen Satz nicht verkneifen. »Hatte ich dich nicht gewarnt?« Hildegard von Bingen, Sommer 1147, vor einem Kloster im Hunsrück. Eine letzte Umarmung. Zwei sanfte Hände, die Annas Wangen ein letztes Mal halten. Bete für uns, flüstert die Mutter. Dann legt sie dem Mädchen eine feine weiße Feder in die Hand. Als der Vater sie zum Abschied auf die Stirn küsst, läuft auch ihm eine Träne über das Gesicht. In den Feuern des Fackelzuges sucht sie funkelnd ihren Weg. Der Herr sei mit dir, meine liebe Tochter. Der Herr hat sie angenommen. Anna dreht sich um. An der Pforte zum Kloster erwartet sie der Abt, der wichtigste Mann im Kloster. Er trägt eine braune Kutte. Seine markante Stimme kommt aus einer dunklen Kapuze, deren Schatten kein Gesicht erkennen lässt. Sei dem Herrn gefällig und gehorche ihm. Und nun komm. Es muss sein. Zwar stammt Anna aus einer adligen Familie und ist nicht arm, aber sie ist das 10. Kind ihrer Eltern. Den Herrenhof erbt der Erstgeborene. Mädchen bleiben meist nur 2 Wege, Heirat oder Kloster. Einen passenden Mann haben die Eltern nicht gefunden. Anna war oft kränklich oder die Bewerber schrecklich. Im Kloster wird die 16-Jährige gut versorgt werden, viel lernen, arbeiten und beten, kurz ein frommes Leben führen. Und trotzdem sträubt sich etwas in ihr. Der Abschied zieht Anna den Boden unter den Füßen weg. Wird sie Mutter und Vater je wiedersehen? Sie zögert, doch die Eltern schieben sie sanft, aber bestimmt über die Schwelle. Geh, mein Kind, leb wohl. Die Brücke unter ihren Füßen schwankt. Anna ist, als flösse die Kraft aus ihren Beinen. Ihr wird schwindlig. Für einen Augenblick hat sie das Gefühl, ins Bodenlose zu fallen. Sie atmet ein. Mit zitterndem Körper und großer Willenskraft geht sie die Schritte zum Abt, der sie mit offenen Armen erwartet. Ein letztes Mal noch will Anna ihre Eltern sehen, ihr Lächeln, ihre Zuversicht, aber als sie sich umdreht, fällt hinter ihr das mächtige Tor der Klosterpforte donnernd ins Schloss. Vom Donner geweckt schreckt Anna vom Nachtlager, einem einfachen Strohsack. Ihr Herz klopft. Draußen regnet und gewittert es. Aufstehen, Schwester Anna! Das Nachtgebet! Ein Blitz erhellt das blasse und hagere Gesicht von Schwester Agatha. In diesem Schlaglicht wirkt es noch strenger als bei Tage. Nicht träumen, du Schlafsüchtige! Aufgewacht! Disziplin! Anna sitzt im Schlafsaal des Klosters im Dormitorium. Einen Monat ist sie jetzt schon im Kloster Disi Bodenberg im Hunsrück. Was glaubst du eigentlich, wie spät wir haben? 2 Uhr früh. Zu früh für Anna. Sie hat Bauchschmerzen und keine Zeit dafür. Alle anderen Betten sind schon verlassen. Sie muss wieder eingenickt sein. Sie kommt schon wieder zu spät zum ersten Gebet des Tages. Schnell wirft sie sich das schwarze Gewand mit den weiten Ärmeln über das weiße Unterkleid. Diese Kukulle wirkt wie ein Engelskleid. Annas Gesicht wird von einem weißen Gebände eingerahmt. Der Schleier soll ihre schönen langen Haare verbergen. Schließlich teilen sich die Nonnen das Kloster mit Männern. Auch wenn sie meistens durch Mauern getrennt sind, sollen die Augen der Mönche bei den wenigen Begegnungen nicht in Versuchung geführt werden. »Anna!« »Ja, doch, Schwester Agatha.« Schnell noch in die Sandalen, dann geht es durch den Kreuzgang zur Abteikirche. 7 Gebete und Gottesdienste strukturieren den Tag, nach den Regeln des heiligen Benedikt, des ersten Mönchs der Geschichte. Um 540 nach Christus, kurz nach dem Zerfall des Römischen Reiches, aber lange bevor Karl der Große zum Kaiser gekrönt wurde, hatte der junge Adelige sich mit 12 Getreuen auf einen Berg südlich von Rom zurückgezogen. In abgeschiedenen Höhlen führten sie ein einfaches Leben, ohne Reichtum und Besitz, aber voller Bescheidenheit, Gottes Liebe und Fleiß. Ihre Regeln haben die Jahrhunderte überdauert. Über allem steht Ora et Labora, bete und arbeite. Jetzt erst mal beten. Doch während alle Schwestern andächtig Psalmen murmeln, kann Anna sich auch heute früh kaum konzentrieren. Dieser Stein im Magen scheint täglich größer zu werden. Sie fühlt sich einfach nicht wohl. Nicht nur der straffe Tagesplan, auch die Klostermauern engen sie ein. Am meisten bedrückt sie dieses andauernde Schweigen. Beim Essen, im Speisesaal, dem Refektorium, darf kein Wort gesprochen werden. Und das, obwohl alle in Gemeinschaft an langen Tafeln Seite an Seite sitzen. Ja, an anderen Orten darf geredet werden, aber nur über das Notwendigste. Danach folgt stilles Studium der lateinischen Sprache und der biblischen Texte im Schreibsaal, im Skriptorium, Lektüre, Handarbeit, Gebet, Nachtruhe. Anna seufzt. Wie schön wäre es, den Mauern zu entkommen, unter freiem Himmel zu arbeiten, den Mönchen bei ihrer Arbeit zu helfen, auf den sonnigen Feldern rund um die Mauern, wo die Vögel längst den Sommer ankündigen. Anna öffnet ihre zum Gebet gefalteten Hände. Darin liegt sie immer verborgen, die kleine weiße Taubenfeder, das Geschenk ihrer Mutter. Wie weich sie ist, wie zerbrechlich. Und doch kann der Vogel mit ihrer Hilfe fliegen. Ein kleines Wunder der Schöpfung. Doch jetzt wird sie die Beute von Schwester Agatha. Schneller als Anna reagieren kann, hat ihr die strenge Nonne die Vogelfeder aus den Händen gerissen. Wie ein Beweisstück des Teufels hält sie den zarten Flaum zwischen zwei spitzen Fingern. Ihre Augen hat sie zusammengekniffen. »Nie bist du ganz bei Gott«, schimpft sie, »schlafsüchtig oder abgelenkt. Das ist Sünde.« »Das ist die Natur, Schwester.« Agatha fährt zusammen. Hinter ihr ist ein sanftes Gesicht aufgetaucht. Es ist ihre Vorgesetzte. Nach längerer Predigtreise ist sie wieder zurück im Kloster. Verzeiht, Magistra Hildegard. Ich wusste nicht. Ich will nur, dass sie die Regeln lernt, an die wir uns alle halten. Der Mensch ist nicht allein für Regeln da, sondern die Regeln für den Menschen. Und nun, lasst uns allein, Schwester Agatha. Kurze Zeit später sitzen Anna und Hildegard zusammen im Klostergarten auf einer steinernen Bank. Licht. Endlich. Die Strahlen der aufgehenden Morgensonne vertreiben die Schatten der Nacht. Damit der Magen warm wird, Hildegard reicht ihr einen Becher mit Tee. Was ist das? Ich nenne es Herztrost. Hildegard lächelt und zupft einen blättrigen Stängel aus einem Beet. Im Grunde ist es die Grünkraft. Die Grünkraft ist das Leben. Sie lässt alles entstehen und vergehen. Anna sieht die Lebensadern des faltigen Blattes. Von einer stämmigen Mittellinie wachsen sie nach außen und verästeln sich, wie bei einem Baum, nur in klein. Reibe die Blätter und rieche ruhig daran. Anna atmet den Duft zwischen den Fingern ein. Ha, wunderbar frisch und leicht wie der Tee. Schmecke die Wunder des Herrn. Anna nimmt einen kleinen Schluck. Zitrone? Zitronenmelisse. Löst Verkrampfungen und beruhigt den Magen. Hildegard hat ein tiefes Wissen um die Heilkraft der Pflanzen und um gesunde Ernährung gesammelt und gedeutet. Annas Eltern hatten davon erzählt. Seit Jahren studiere sie die Natur und Wirkung und bringe alles zu Papier. Speisen mit zu viel Fett seien nicht gut für den Körper. Fenchel dagegen regle die Verdauung und mache auch sonst fröhlich. Kamille hilft bei Entzündungen oder eben Zitronenmelisse. Herztrost nimmt dir auf sanfte Weise auch schlechte Träume. Anna spürt den mitfühlenden Blick. Er tut gut, aber verwirrt das Mädchen noch ein wenig. Woher weiß die Schwester Oberin von ihren Träumen? Ich träume auch, Anna. Manchmal sogar am Tage. Am Tage? Wachen Geistes sehe ich Dinge, die der Herr mir offenbart durch sein lebendiges Licht. Aber das ist erst seit einigen Jahren so. Anfangs war es auch für mich schwer, hier zu sein. Ich war erst 12, als meine Eltern mich an der Pforte abgaben, als 10. Kind, wie du. Anna guckt Hildegard überrascht an. Woher weiß diese Frau so viel über sie? Sie ist doch gerade erst von ihrer Reise zurückgekommen. Auch wenn wir Gott dienen, sehen wir doch in die Herzen der Menschen, die mit uns leben. Anna sieht sich um, dann riskiert sie es. Aber für Schwester Agatha zählen offenbar nur die Regeln. Regeln sind ja wichtig. Sie bestimmen den Rahmen, in dem wir zusammenleben. Aber füllen müssen wir ihn mit Menschlichkeit. Schwester Agatha ist in der Regel etwas übereifrig. Mit der Zeit wird sie hoffentlich verstehen, dass man Wunden nur mit Barmherzigkeit heilen kann. Jedes Wesen hat eine ursprüngliche Sehnsucht nach Umarmung. Anna muss lächeln. Heil werden. Sind es die wohltuenden Worte oder ist es die lösende Wirkung des Tees? Sie fühlt sich ganz warm umarmt. Meine Lehrerin hat das übrigens nie gelernt. Hildegard streicht ihre Kutte glatt. Jutta von Sponheim hat mir viel beigebracht, aber Genuss war und blieb für sie eine Sünde. Oft hat sie ihren eigenen Körper dafür bestraft, manchmal mit harten Schlägen auf den Rücken. Auf ihrem Sterbebett fanden wir einen dornigen Bußgürtel, den sie sich um ihren Oberschenkel gekrallt hat. Als ob sie der Gedanke immer noch beunruhige, steht Hildegard plötzlich auf und geht ein paar Schritte an den blühenden Beeten vorbei zur Klostermauer. Risse durchziehen die Natursteine. Hildegard zeichnet sie mit einer Handfläche nach. Anna, der Herr will nicht, dass wir unseren Körper zerstören. Er möchte, dass wir seine Schöpfung bewahren und genießen. Hildegards Hand ruht auf der Mauer. Für einen Augenblick wirkt es, als wollte sie die brüchigen Steine heilen. Im nächsten Moment, als wollte sie die Mauer zum Einsturz bringen. Und bald verlassen wir diese Enge hier. Mir sind diese Mauern längst ein Hindernis. Nicht länger sollten wir Frauen uns hier einschließen. Gott hat mir einen Platz zugewiesen. Wir werden aufbrechen. Und unsere eigenen Herrinnen, wir werden ein eigenes Kloster gründen. Wir sollten zufrieden sein mit dem, was der Herr uns gegeben hat. Diese ernüchternde Stimme kennt Anna. Hinter ihr steht die blasse Schwester Agatha. Wie lange schon? Loben wir den Schöpfer lieber für das, was wir haben, Magistra Hildegard, nicht für das, was wir haben wollen? Hildegard lächelt und breitet einladend die Arme aus. Um den Herrn zu loben, solltest auch du seine Schöpfung wahrnehmen. Möchtest du eine Johannisbeere? Schön, dass du den Weg in den Klostergarten gefunden hast. Schau und staune. Es gibt so viel zu entdecken. Hast du zum Beispiel schon vom Bärlauch probiert? Ist das ein giftiger Blick, den Agatha da schickt? Doch er geht ins Leere. »Nachrichten aus Rom, Magistra Hildegard. Hier findet ja die reinste Versammlung statt. Auch der alte Abt steht jetzt im Kräutergarten. In den Händen hält er einen Brief vom Papst. Eugen der Dritte hatte lange prüfen lassen, was von den Berichten über diese Nonne zu halten sei. Sind es wirklich göttliche Visionen? Übertreibt sie nur? Oder ist sie am Ende mit dem Teufel im Bunde?« »Spricht. Meine Schwestern hier und ich sind sehr gespannt, was der Heilige Vater uns zu sagen hat.« Der Abt zögert. Die Worte, die er jetzt sagen wird, werden viel verändern. »Der Papst erlaubt, alles zu veröffentlichen, was ihr im Namen des Heiligen Geistes erfahren habt.« Hildegard strahlt und klatscht in die Hände. Wäre es nicht unschicklich gewesen, sie wäre dem alten Abt um den Hals gefallen. »Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich anders entschieden hätte, doch der Papst irrt nie.« Mürrisch verlässt der Abt den Kräutergarten. Auch Schwester Agatha wendet sich abrupt um und läuft davon. Hildegard lächelt. »Nein, sie strahlt. Nun kommen neue Zeiten, Anna. Die Zeiten der Klosterfrauen. Der Rupertsberg ruft, dorthin führt uns der Herr, unser Gott. Mit etwas Glück wird uns König Friedrich Barbarossa unter seinen persönlichen Schutz stellen.« Damit öffnet Hildegard eine Hand, und da liegt Annas Feder, weiß und fein. Und doch hat sie diese starke Mittellinie, von der aus die Lamellen nach außen streben, ähnlich wie beim Melissenblatt. Diese Feder fliegt durch den Wind, der sie erreicht. Durch sie zeigt Gott, was er wirken kann. Hildegard pustet die Feder aus ihrer Hand, sanft segelt sie durch die Luft in Annas Richtung. Wir haben Himmel und Erde in uns, Anna. Alles, wodurch wir wirken können in den Menschen, die uns brauchen. Wir müssen nur aufbrechen, um sie zu erreichen. Kaiser Friedrich Barbarossa und das Mainzer Hoffest. Mainz, Pfingsten 1184. Mathis! Mathis hört nichts. Er ist im Schlaraffenland, im Paradies der Feinschmecker, zumindest mit der Nase. Wie das duftet. Das ist nicht bloß Gebratenes, das ist nicht einfach Lamm. Nein, so muss der ferne Orient riechen. Das Land von tausend und einer Nacht, das ferne Ziel der Kreuzritter. Ist das Safran, Koriander? Mathis hat keine Ahnung. Muskat? Nein, das ist Mathis. Das ist Julia. Sie sieht ihn eindringlich aus ihren grünen Augen an. »Komm in die Hufe, sonst sind wir zu spät beim Turnier.« »Turnier? Ach ja, ja, deshalb waren sie ja hier, auf dem Mainzer Hoffest, weil Julia gesagt hatte, das dürfen wir auf keinen Fall verpassen. Das passiert nur einmal im Leben, das wird das größte Fest unserer Zeit.« Also hatte der Müllerssohn den Mehlsack und den Vater stehen lassen und war mit der quirligen Magd vom Nachbarhof ausgebüxt. Gut, dass das Mädchen ihn mitzieht durch dieses bunte Treiben. Er würde sonst an jedem Stand stehen bleiben. Hier ist aber auch was los. An diesem Pfingstmontag in der Maraue, gleich auf der anderen Mainseite gegenüber vom Mainzer Dom. Kaiser Friedrich Barbarossa hat sich mit seinem Hof am Rhein niedergelassen, weil die Stadt sonst aus allen Mauern geplatzt wäre. Alle 100 Reichsfürsten hat er eingeladen. 70 sind gekommen, teilweise mit über 1000 Rittern. Ja, je größer das Gefolge, desto größer der Eindruck. Und Eindrücke gibt es reichlich. Nicht nur kulinarische. Handwerker und Kaufleute aus dem ganzen Reich bieten ihre Ware feil. Schmiede zeigen ihr geformtes Eisen, Schmuckhändler ihr Geschmeide, Schausteller und Gaukler ihre Kunst. Und dann diese prächtigen Zelte. Die weitgespannten Bahnen sind aus orientalischer Seide, meisterhaft bestickt mit Ornamenten, Wappen, Vögel, Wildtiere. Wildtiere, es duftet schon wieder anders. Mathis sieht im Dunst der Feuer und Kessel, wie ein Wildschwein an einem Spieß geröstet wird, mit Apfel im Maul. Sowas gibt's in der Mühle nicht mal zu Erntedank. Sag mal, träumst du, Mathis? Julia wieder. Du bist ja schlimmer als Wölfchen. Wölfchen, sein vierbeiniger Freund. Struppig und gescheckt wie ein wilder Wolf, nur viel kleiner und süßer. Wo steckt der Racker überhaupt? Wölfchen? Mathis hat ein flaues Gefühl im Magen. Der Hunger ist auf der Stelle verflogen. Wölfchen! Sein Blick irrt suchend durch das Gedränge und landet auf einem zotteligen, gescheckten Hinterteil. Ah! Da ist er. Schwanzwedelnd versucht der Hund seinen Körper durch eine kleine Lücke einer Holzwand zu schieben. Offenbar hat Wölfchen noch etwas Besseres gewittert. Im nächsten Augenblick ist er hinter der Holzwand verschwunden. Das ist schlecht. Das wird Ärger geben. Nicht nur mit Julia, auch mit der Wache. Denn diese Holzwand gehört zu einer Pfalz aus Holz. Kaiser Barbarossa hat sie bauen lassen, eigens für dieses Fest. Fremde Hunde haben da drin nichts verloren. Doch noch hat die Wache ihn nicht bemerkt. Julia, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, aber wir müssen doch weiter. Mathis weiß keinen anderen Ausweg. Bitte, kannst du mal eben das Helmchen da ablenken? Die Wache? Warum sollte ich das tun? Vertrau mir einfach. Aber doch da ist Mathis schon abgetaucht. Aus den Augenwinkeln sieht er, wie Julia sich etwas unentschlossen umdreht und dann dem jungen Mann mit der Hellebarde zuwinkt. »Schönes Wetter heute, nicht?« wird er sie rufen. Lass dich davon mal nicht täuschen, junge Dame. Meine Nase sagt mir, dass wir heute noch ein Gewitter bekommen. Feines Näschen. Kluge, schöne Julia. Mathis nutzt die Ablenkung und versucht, sich an der gleichen Stelle wie Wölfchen durchzuzwängen. Das ist alles andere als leicht. Mathis ist doch etwas, sagen wir, beleibter als so ein Hund. Wenn es ihm nicht bald gelingt, wird die Wache ihn bemerken. Mathis schwitzt, Mathis drückt, dann ein Splittern und drin ist er. Wo ist er gelandet? Über seinem Kopf gackert es. Da sitzen Hühner auf Stangen. Er ist in einem Stall. Und Wölfchen? Vorsichtig krabbelt Mathis durch den Mist und späht zum Ausgang. Diese Pfalz ist größer als erwartet. Nicht nur Ställe, sondern auch Küchen und Häuser für Fürsten liegen im Kreis angeordnet um einen Festsaal in der Mitte, mit Kirche, ein Palast auf Zeit. Von Wölfchen fehlt jede Spur. Hast du gehört, was in der Kirche los war? Dafür kommen jetzt zwei Männer vorbei. Ich habe nur gehört, dass es Ärger um die Sitzordnung gab. Der eine ist dick, mit blutverschmierter Schürze, der andere hat eine weiße Kochmütze auf dem Kopf. Mathis duckt sich. Ich sag's dir, wie in der Schule. Der Abt von Fulda wollte unbedingt zur Rechten des Kaisers sitzen, wie immer. Durfte er aber diesmal nicht. Und warum nicht? Weil da der Erzbischof von Köln sitzen sollte. Und wieso? Weil der dem Kaiser ja gegen den Papst geholfen hat. Und dann? Als Philipp gemerkt hat, dass sich der Abt von Fulda aufregt, wollte er plötzlich auch nicht mehr da sitzen. Also standen beide beleidigt rum. Na, die haben Probleme. Kommt noch besser. Nicht nur der beleidigte Erzbischof hat damit gedroht zu gehen, sondern der gesamte rheinische Adel. Der Kaiser und seine Söhne hatten wirklich alle Hände voll zu tun, sie davon abzuhalten und den Streit zu schlichten. Und am Ende? Saßen beide neben dem Kaiser. Beide? Schade. Wieso schade? Na, wenn die eine Hälfte abgereist wäre, dann hätten wir heute auch nur für die Hälfte kochen müssen. Da fällt Mathis auf einmal ein Ei auf den Kopf. Aua! Na, wen haben wir denn da? Mathis spürt einen eisernen Griff an seinem Ohr. Der Metzger reißt ihn aus dem Stroh nach oben. Einen Eierdieb, sieh an! Mathis schluckt. Und jetzt? Durch seinen Kopf rasen alle denkbaren Strafen. Vom Kerker, über die Streckbank, bis zur Sofortschlachtung. Die nötigen Werkzeuge dafür hat der Metzger ja griffbereit. Aber dann fällt Mathis doch noch die Ausrede ein. Ich sollte ein paar Eier für den Erzbischof von Köln holen. Der Koch lacht. Für den Erzbischof? Na sicher. Wie heißt denn der Erzbischof, hä? Philipp? Der Koch sieht ihn zweifelnd an. Dann lässt er ihn plötzlich los. Ach komm, für sowas habe ich keine Zeit. Wir haben genug zu tun. Troll dich und merk dir, das ist unser Stall. Damit schubst der Mann den Jungen zum Ausgang. Wo warst du so lange? Und wo ist Wölfchen? Julia steht vor der Pfalz. Ihr Blick ist Strafe genug. Ich habe keine Ahnung. Mathis schaut selbst wie ein reuiger Hund zu Boden. Versagt. Haben mich sofort erwischt. Ich konnte gar nicht richtig suchen. Warum ist er auch so neugierig? Wie das Herrchen, so der Hund, oder? Damit klopft Julia ihm auf die Schulter. Immerhin bist du heil zurück. War das ein Lächeln? Ei, was hast du denn da auf dem Kopf? Julia zupft ihm ein Stück Schale aus seiner wuscheligen Mähne. Hihi, naja, Ei soll ja gut für die Haare sein, ne? Eine Fanfare ertönt. Die Trompetenstöße bringen ein wenig Ruhe in das geschwätzige Treiben. Soldaten bahnen den Weg durch die Menge. Mathis, wir sind doch noch nicht so spät. Jetzt geht's erst richtig los. Komm, Wölfchen wird schon wieder auftauchen. Die hat leicht reden, denkt Mathis. Es ist ja nicht ihr Hund. Was wohl Vater sagen wird. Jetzt reitet erst mal der alte Kaiser Barbarossa an ihnen vorbei, mit seinem legendären langen Bart, der früher mal rot gewesen sein soll. Inzwischen ist der Herrscher 62 Jahre alt und ergraut. Jung und frisch dagegen seine beiden Söhne. Guck mal, die Prinzen Heinrich und Friedrich. Ritter Heinrich und Friedrich. Im Augenblick sehen sie eher aus wie herausgeputzte Gockel, denkt Mattes. Purpurmäntel, seidene Strümpfe, goldverzierte Schuhe. Doch die Menge jubelt, als Vater und Söhne ein hölzernes Podest auf dem Festplatz besteigen. Auf ein Zeichen hin wird es ruhig. Der Kaiser spricht fromme Worte, die Söhne sprechen kniend den Rittereid. Dann legt ihnen Barbarossa feierlich den Schwertgurt um. »Die Schwertleite«, raunt Julia. »Jetzt werden sie zum Ritter geschlagen.« »Schlagen« ist hier offenbar wörtlich gemeint. Barbarossa gibt jedem der Prinzen eine schallende Ohrfeige. Die letzte, die sie demütig einstecken müssen, die nächste dürfen sie als Ritter rächen. Julia und die Zuschauer jubeln. Der alte Kaiser, die Prinzen und auch das große Gefolge besteigen die Pferde und formieren sich zu langen Pferdereihen auf beiden Seiten des Turnierplatzes. Decken mit feingeschwungenen Ornamenten und Wappen schmücken die Tiere. Obwohl sich der Himmel zugezogen hat, leuchten die farbigen Waffenröcke der Reiter und ihre mandelförmigen Schilde strahlend. Teilweise sind sie mit Eisen beschlagen oder mit edlen Steinen verziert. Die Lanzen, die aufrecht in den bewölkten Himmel ragen, schmücken bunte Bänder und Wimpel. »Sehen Sie nicht fantastisch aus?« Julia ist ganz hingerissen vom Anblick der jungen Kerle. »Ja, zugegeben, Schmuck sehen sie schon aus, aber fantastisch, das findet Mattes jetzt doch etwas übertrieben. Sie sehen irgendwie weibisch aus, finde ich.« »Wieso das denn? Ich meine ja nur lange Haare, glatt rasierte Gesichter. Also hör mal, das ist jetzt gerade die allerneueste Mode, das trägt man so.« Mattes kratzt sich nachdenklich über seinen Bart, Flaum am Kinn. Auf den war er bis eben stolz gewesen. »Sag mal, Julia, warum haben deine fantastischen Ritter eigentlich keine Rüstung? Bei einem Turnier hätte ich ja mindestens Helm, Harnisch und Handschuhe aus Eisen erwartet.« »Och, Mensch, Mattes, das ist kein normales Turnier. Das ist ein Gyrum.« »Ein Gü-was?« »Ein Gyrum. Das ist...« Trommelschläge übertönen Julias Worte. Jetzt setzen sich die Reihen der Ritter in Bewegung. Sie reiten aufeinander zu. Gleich werden sie aufeinander prallen. Lanzen werden splittern, Schilde krachen. Die Hälfte der Ritter wird im Staub liegen, die andere im Sattel triumphieren. Es staubt, Hufe donnern. Mattes ist zum Äußersten gespannt, kneift die Augen zusammen und erwartet jeden Augenblick einen ohrenbetäubenden Zusammenprall. Gleich, jetzt und... Nichts ist passiert. Die Ritter reiten einfach aneinander vorbei, kontaktlos, ohne Lanzenstoß. Mattes ist enttäuscht. Das ist ja die reinste Modenschau. Genau, Gyrum ist ein Schaureiten. Schaureiten? Es soll die Pracht und die Zusammengehörigkeit der Ritter bei Hof zeigen. Kaiser Barbarossa will mit diesem Fest die Einheit des Reichs bekräftigen. Schließlich sollen es seine Söhne einmal erben. Die schlaue Julia. Und die feinen Prinzen, die haben noch nicht mal das Schwert gezogen, was sie eben von ihrem Vater bekommen haben. Echte Kämpfer sehen anders aus, das sage ich dir. Wie denn? So wie ich zum Beispiel. So wie du? Julia lacht. Aber ich bin genauso stark. Mindestens. Lacht sie ihn aus? Du hast doch noch nicht mal ein Pferd. »Doch, zu Hause. Das ist ein Esel.« »Hat sie ihn jetzt einen Esel genannt?« »Mattes reicht. Erst ist der Hund weg. Dann ist das Turnier ein Reinfall. Und nun verspottet ihn auch noch seine Freundin? Dafür hat er zu Hause den Mehlsack und den Vater stehen lassen und den ganzen Ärger riskiert? Na, vielen Dank.« Seine Stimmung ist so finster wie der Himmel. Tiefgraue Wolken türmen sich inzwischen bis zum Horizont. Der Wind hat aufgefrischt. Die Zeltbahnen und Banner flattern. Gleich gibt's hier noch ein Unwetter. Zeit zu gehen. Mathis, ruft Julia ihm hinterher. Bitte, bleib mal stehen. Aber Mathis läuft weiter. Durch die Zeltreihen, durch die Menge. Och, Mathis, jetzt sei doch nicht so eifersüchtig. Mathis schluckt und bleibt stehen. Ja, er mag Julia. Sehr. Und wenn er ganz ehrlich ist, ist er eifersüchtig, wenn sie Männer anhimmelt, denen er in seinem ganzen Müllerleben nie das Wasser reichen kann. Und wenn, dann nur als Diener. Aus Müllersöhnen werden eben keine Prinzen, höchstens in irgendwelchen sagenhaften Geschichten, in Märchen. Ach, vergiss es. Da hört man das plötzlich Gebell. Wer läuft ihm da mit wehenden Ohren entgegen? Wölfchen, da bist du ja wieder. Freudig krault Mathis seinem Hund das Fell, und Wölfchen genießt es. Aber was hat er da im Maul? Ist es ein Rebhuhn? Woher hat der Racker das? Nachdem Wölfchen ihm das Huhn vor die Füße gelegt hat, läuft der Hund zu einem purpurnen Zelt und geradewegs in den Eingang. Wölfchen? Mathis ruft ins Zelt. Nichts rührt sich. Das Innere wirkt verlassen. Neben dem Eingang ist ein kleines Buffet aufgebaut. Davor hat der Hund sein Geschäft gemacht. Wölfchen! Verstohlen nimmt Mathis sich ein paar Trauben. Dann wird seine Aufmerksamkeit von etwas Schimmerndem gefesselt. Im Halbdunkel des Zeltes liegen Rüstungsteile aus Stahl. Schuhe, Beinschutz, Kettenhemd, Harnisch und Helm. Eine volle Panzerung liegt hier bereit. Als habe sie nur auf ihn gewartet. Ob der Handschuh passt? Mathis fährt mit der Hand hinein. Sitzt. Mathis, nicht! Julia steht hinter ihm. Wenn dich jemand sieht, bekommst du einen riesen Ärger. Ach was, die sind doch alle auf der Modenschau. Aber gleich wird der Ritter wiederkommen. Nach dem Gyrum soll noch ein richtiges Turnier stattfinden, unten bei Ingelheim. Los, leg die Rüstungsteile weg und komm. Ja, gleich. Mathis probiert das Kettenhemd. Will doch mal sehen, ob ich das nicht auch kann. Mathis, Ritter trainieren ihr Leben lang für ein Turnier. Die kriegen Kampftraining, Waffenkunde. Es reicht nicht, sich mal eben eine Rüstung überzuwerfen. Weißt du, wie schwer allein so ein Kettenhemd ist? Mindestens so schwer wie ein Mehlsack, das spürt Mathis gerade. Unzählige eiserne Ringe nehmen ihm etwas die Luft. Er richtet sich auf. Ein echter Ritter lässt sich nichts anmerken. Handschuhe und Beinschutz passen. Jetzt nur noch den Helm, diesen Topf mit zwei Sehschlitzen. Sitzt. Wölfchen bellt. Wer ist da in meinem Zelt? Das Zelt zittert in einer kurzen, aber heftigen Windböe. Mathis läuft es kalt den Rücken hinunter. Durch die Sehschlitze sieht er Julias bestürztes Gesicht. Flinken Schrittes erscheint ein glatt rasierter junger Edelmann im Zelt, offenbar der Besitzer der Rüstung. Was zum Teufel, ruft er. Da tritt er in das Hundehäufchen vor dem Buffet. Der Edelmann stößt einen spitzen Schrei aus, rutscht. Kurz liegt er waagerecht in der Luft, dann prallt er mit dem Kopf gegen die Tischplatte des Buffets und wird unter einer Lawine aus Weintrauben, Kuchenbrot und Mandelpudding mit Honig begraben. Ganz starker Auftritt, murmelt Julia. Wölfchen bellt aufgeregt und weiß gar nicht wohin. Schnell springt Julia hinter eine Stoffbahn, denn da kommt noch jemand. Herr, ruft eine junge Stimme, es ist Zeit, die Rüstung anzulegen. Ach du je, das muss der Knappe sein. Mathis schwitzt, gleich wird er im Zelt stehen. Julia winkt ihm zu, aber Mathis klappt nur schnell das Helmvisier hinunter. So wird ihn der Knappe nicht erkennen. Aber er wird das Ganze durcheinander sehen. Und den Ritter und den Buffet, das muss Mathis verhindern, aber was tun? Halt, wart er draußen, hört Mathis sich rufen. Seine Stimme klingt durch den hellen Blechern verfremdet. Ich bin gerade etwas unpässlich. Genau, unpässlich, das sagen doch Edelleute, oder? Mathis lauscht. Draußen pfeift ein starker Wind und doch schallt es zurück. Sehr wohl, mein Herr. Doch bitte ich, wenn ich darf, um Eile. Das Turnier wartet nicht und der Wind wird auch nicht weniger. Das Turnier. In Mattes Kopf tosen die Gedanken. Was, wenn er jetzt in dieser Rüstung vor das Zelt treten würde? Wenn der Knappe ihn mit einem Seilzug aufs Pferd hiefte, dann würde er, der Müllerssohn, mitten in ein echtes Ritterturnier reiten. Plötzlich spürt Mattes das Pferd unter sich. Nervös tänzelt es, schnaubt, trabt. Jetzt setzt es zum Galopp an. Mattes, der bisher nur auf Eseln gesessen hat, kippt nach hinten. Das ungewohnte Gewicht der Rüstung reißt ihn fast aus dem Sattel, ohne dass ein Gegner überhaupt im Spiel gewesen wäre. Aber Mattes fängt sich, hält sich, richtet sich wieder auf. Es rüttelt und schüttelt ihn durch. Er fühlt sich hilflos wie eine Schildkröte im Panzer. Durch die Sehschlitze des Helms sieht er die Welt nur in dünnen, wackeligen Streifen vorbeiziehen. Wo ist vorne oder oben? Unten? Mattes weiß es nicht mehr. Da kommt ihm ein Reiter entgegen. Schwarzer Ritter auf schwarzem Pferd. Sein Gegner. Die Lanze hält er sicher und zielt genau auf Mattes. Der hat seine so wenig unter Kontrolle wie sein Pferd. Wild tanzt die Stange mit der Spitze durch die Gegend, während Mattes unaufhaltsam dem Zusammenstoß entgegenjagt. Dann kracht es. Die gegnerische Lanze trifft ihn mit voller Wucht auf seinem Schild. Der Aufprall wirft ihn mit aller Macht aus dem Sattel. Der Flug dauert nicht lang. Dann kommt der harte Aufschlag auf der Erde. Es raubt ihm ein zweites Mal den Atem. Mattes wird schwarz vor Augen. Das war es dann wohl. Das ist das Ende. Nun wird er sterben. Oder? Er bekommt einen Schwall kaltes Wasser ins Gesicht. Was? Wasser? Er blinzelt. Gott sei Dank, du lebst. Julia steht mit einem leeren Krug über ihm. Den Helm hat sie ihm schon vom Kopf gezogen. Wo bin ich? Fragt Mattes benommen. Mattes liegt im Zelt. Oder besser, in dem, was noch davon übrig ist. Die Zeltstangen stehen mehr als schief. Stoffbahnen flattern waagerecht im Sturm. Jetzt ist Mattes hellwach. Was ist passiert? Eine herumfliegende Zeltstange hat dich getroffen. Zum Glück hat der Helm dich geschützt. Du warst ohnmächtig. Wo ist der Knappe? Geflohen. Und der Ritter? Der kommt gerade unterm Buffet wieder zu sich. Und Wölfchen? Hält sich tapfer auf seinen vier Pfoten, auch wenn ihm der Wind fast das Fell vom Leibe reißt. »Das wird ein Orkan«, schreit Julia gegen den tosenden Lärm an und hilft ihm eilig aus der restlichen Rüstung, zu schwer, um schnell zu laufen. »Wir müssen hier weg, jetzt!« Sie nimmt seine Hand und läuft unerschrocken los, Wölfchen voraus. Das Mainzer Hoffest hat sich in ein Trümmerfeld verwandelt. Manche Zelte hat der Sturm ganz weggefegt. Andere trotzen dem Wind mit letzter Kraft, ihre Stoffbahnen flattern. Überall liegen, rollen oder fliegen Gegenstände, Töpfe, Krüge, Stöcke, Fahnen. Menschen laufen, fliehen, bringen sich in Sicherheit, genau wie Mattes, Julia und Wölfchen. Am Ende haben sie Glück im Unglück. Abgekämpft, erschöpft, mit blauen Flecken, aber ansonsten wohlbehalten, erreichen die drei die Mühle. Und als der Müller seinen Jungen in die Arme schließt, ist sein Ärger verflogen. Ein Glück, dass du wieder da bist. Julia lächelt erleichtert und ein wenig bewundernd. Bevor die Magd zum Nachbarhof geht, flüstert sie Mattes zu: Gut hast du ausgesehen, mein Ritter. Und mutig bist du für zwei. Das muss sie gerade sagen. Seine Retterin. Helmbrecht. Frühling 1250. Auf dem Lande. Irgendwo zwischen Hohenstein und Haldenberg. Ein hoher singender Ton. Und das Schwert spaltet den Strohballen in zwei Hälften. Knisternd fallen die trockenen Stängel auseinander. Hühner kackern. Na? Was sagst du, Gotelinde? Gute Linde sitzt auf dem Heuboden der Scheune und klatscht begeistert in die Hände. Sie hat die Szene von oben beobachtet. Ihr großer Bruder. Das ist schon ein toller Kerl. Mein Schwert ist fast so scharf wie Durendal. Helmbrecht! Der Vater ruft von draußen. Wahrscheinlich ist wieder etwas mit dem neuen Flug. Helmbrecht! Hat er ihn nicht gehört oder will er nicht? Gotelinde spürt den aufziehenden Ärger. So geht es seit Monaten zwischen den beiden Streithähnen. Vater braucht Hilfe, Helmbrecht, versucht sie es nun selber, sanfter. Soll er sich doch heiser krähen. Zu lange schon bin ich auf diesem Hof nur Knecht. Immer nur pflügen, säen, jäten, ernten, Schweine mästen, Schafe schlachten, Kälber päppeln, Zäune flicken, Jahr ein, Jahr aus und täglich Helmbrecht. Missmutig steckt er die Waffe weg. Und wofür die ganze Plackerei? Verächtlich tritt Helmbrecht nach dem Hahn. Federn fliegen, Hühner kreischen. Helmbrecht! Jetzt steht der Vater in der Scheunentür. Sag mal, bist du toll? Das gibt ein Donnerwetter. Gotelinde duckt sich ins Heu. Was trittst du nach dem lieben Federvieh? Die Hühner ernähren uns. Mich nicht mehr. Helmbrecht stolziert am Vater vorbei. Ich gehe. Ach, schau an. Der feine Herr geht. Darf man fragen, wohin? An den Hof. Zu den Rittern. Ritter. Ritter, nichts als Ritter. Impulsiv schlägt ihm der Vater die kostbare Haube vom Kopf. Nichts als Flausen hast du unter deiner Narrenkappe. Sieh dich nur an. Wärmste Wolle, feinstes Leinen, bunte Knöpf und Schellen überall. Firlefanz! Läufst hier herum wie ein aufgeblasener Gockel. Die Worte treffen auch Gotelinde. Die kostbaren Kleider hat sie ihrem Bruder liebevoll genäht in nächtelanger Handarbeit. Die Kappe hatte Mutter ihm besticken lassen. Mit fliegenden Vögeln, singenden Spielleuten, tanzenden Paaren und heldenhaften Rittern. Jetzt liegt das gute Stück im Dreck. Was fällt dir ein? Die hat mir Mutter geschenkt. Deine Mutter verhätschelt dich. Genau wie deine Schwester. So wirst du nie ein bodenständiger Bauer. Dein Boden kann mir gestohlen bleiben. Keinen einzigen Karren Mist werde ich mir für dich fahren. Kein Sack zerdrückt mir länger meinen schönen Kragen. Helmbrecht will die Kappe aus dem Hühnerdreck holen, doch der Vater stellt sich breitbeinig davor. Komm zur Besinnung, Helmbrecht. Dir ist der Pflug bestimmt. Dann schmied mich doch dran fest. Niemand entkommt seinem Schicksal. Gotelinde denkt an die ehemalige Nonne, bei der sie die Kappe gekauft hatten. Sie war aus dem engen Kloster geflohen und hatte ihr Leben selbst in die Hand genommen. Niemand entkommt seinem Stand. Ich schon. Helmbrecht ist manchmal stur wie ein Ziegenbock. Er versucht, am Vater vorbeizugehen. Der hält ihn am Arm fest. Lass uns reden. Fass mich nicht an. Der Sohn windet sich aus dem Griff des Vaters. Helmbrecht! Hör auf mich, du weißt, wer Vaters Rat schlägt in den Wind, der steht am Ende arm und blind. Ach, hör doch auf mit deinen ewigen Predigten! Der Sohn spuckt aus. Ha, der traut sich was. Na gut. Schluss, aus, vorbei. Was soll ich deiner Ansicht nach tun? Ist der Vater hilflos oder tut er nur so? Ihr Bruder hat jedenfalls Oberwasser. Das kann ich dir sagen. Die Mutter hat mir ihren Erbteil schon gegeben, Vater. Nun kauf mir einen edlen Hengst. Gotelinde sieht, dass der Vater blass wird. Du hast ja den Verstand verloren. Weißt du, was ein Hengst uns kosten wird? 4 gute Kühe, 3 Ochsen vielleicht? Das wird bestimmt nicht reichen. Da siehst du, wie arm die Bauern sind. Arm vielleicht, aber anständig, Helmbrecht. Anständig bis zuletzt, bis vor Gott. Der Vater wechselt den Ton, auf einmal klingt er weich. Lass uns die Arbeit gemeinsam tun, so wird sie leichter. Teilen wir das Land in 3 Felder. 1 beackere ich, das 2. du, dann haben wir 2 Ernten im Jahr und das 3. Feld erholt sich und hat Nährstoffe für das nächste Jahr. Zum Teufel damit, es gibt kein nächstes Jahr. Helmbrecht öffnet die Scheunentür. Ich schwöre dir, Vater. Wenn ich noch einmal eine Kuh muhen höre, dann nur, wenn ich sie stehle. Ich pfeife auf deinen Anstand und werde lieber reich. Helmbrecht, wenn du jetzt gehst!« Die Scheunentür fällt ins Schloss. Gotelinde wagt kaum, sich zu bewegen. Der Vater atmet seufzend aus, dann sagt er, ohne zum Heuboden zu blicken, »Komm da runter, Mädchen. Geh und hilf deiner Mutter in der Küche.« Später sitzt Helmbrecht stumm auf seinem Lieblingsbaum im Wald. Über der Lichtung fliegen die Schwalben, ganz weit oben. Seine wunderschönen, langen, blonden Locken leuchten in der untergehenden Sonne. Fehlt nur noch die Krönung, denkt Gotelinde, klettert zu ihm und setzt ihm von hinten die gesäuberte Kappe zurück auf den Kopf. »Schwesterherz«, Helmbrecht lächelt, »wenigstens einer hält zu mir.« »Rede nicht so«, Gotelinde legt ihm einen Arm auf die Schulter. Zusammen sitzen sie auf dem starken Ast. »Vater liebt dich auch. Und Mutter erst recht.« »Sie verstehen mich nicht. Sie kapieren nicht, dass ich gehen muss. Erklär's mir.« »Siehst du, die Schwalben fliegen, Gotelinde? Die wollen auch hoch hinaus. Sie sind so frei. Und die Welt ist so groß. Sie wartet nur darauf, erobert zu werden. Aber auch Schwalben brauchen ein Nest.« »Nester werden zu klein.« Gotelinde versteht ihren Bruder besser, als ihr lieb ist. Auch sie spürt diese Enge auf dem Land. Jeder Tag gleicht so sehr dem anderen. Die Jahreszeiten ändern sich, gewiss, aber die Arbeiten wiederholen sich. Wasser holen, Vieh füttern, Kühe melken, Körbe flechten, Brot backen, Essen kochen, Kleider stopfen, bei der Saat und der Ernte helfen, so ist es seit Generationen und so wird es Generationen weitergehen. Nur nicht mit Helmbrecht, nicht mit ihrem geliebten Bruder. Aber was wird sie ohne ihn machen? »Du weißt, dass der Meier Ruprecht dir seine Tochter zur Frau geben will, Helmbrecht. Und Schafe, Schweine und Rinder noch dazu?« Gotelinde hat es von ihren Eltern gehört. Doch Helmbrecht lacht nur verächtlich. »Einen Hengst sollte er spendieren. Aber dann sehe der Meier seinen Schwiegersohn ganz schnell von hinten. Glaubst du, ich versauere hier für eine Frau?« Gotelinde steigen Tränen in die Augen. »Aber was wird dann aus mir?« »Das kann ich dir sagen. Du wirst verschachert an irgendeinen dreckigen Bauernsohn, dass du bei ihm barfuß das Kraut stampfst, Flachs schlägst und Rüben ziehst und ihm viele Kinder schenkst. Bauernsöhne, Bauernmädchen!« Gotelinde schaut niedergedrückt zu Boden. Tränen fallen auf die Füße. So harte Worte. Aber Helmbrecht hat recht. So wird es kommen, so kam es immer. »Aber es muss nicht so kommen, Schwesterherz«, er nimmt sie in den Arm. »Weine nicht. Ich finde einen anderen Weg, wie du glücklich wirst.« Der Bruder blickt sie vielversprechend an, aus seinen schönen Augen. »Und wenn ich ihn gefunden habe, Schwesterherz, dann komme ich und hole dich, das verspreche ich.« Er trocknet ihr die Tränen. Sie spürt seine warmen Hände auf ihren Wangen, fühlt sich geborgen und ermutigt zugleich. »Ach, Helmbrecht«, seufzt sie. »Ja, sie wird warten, bis er wiederkommt und sie holt.« Am Morgen löffeln sie alle dünne Hirsesuppe, Mutter, Vater, Helmbrecht und Gotelinde. Niemand spricht bei Tisch. Das Klappern des hölzernen Bestecks ist das einzige Geräusch, bis die Mutter sagt, »Noch einen Nachschlag, Junge?« Doch, da hat sich Helmbrecht schon genommen. »Wann krieg ich mein Pferd?« Da steht der Vater auf und geht zur Tür. Ohne sich umzudrehen, sagt er, »Komm mit, mein Sohn.« Die Tür fällt hölzern zu. Gotelinde blickt die Mutter fragend an. »Vater hat es getan.« »Was hat er getan?« »Er hat ihm das Pferd gekauft.« »Wie bitte?« Die Suppe läuft vom Löffel. »Warum, Mutter, warum?« »Weil er ihn liebt. Weil wir ihn lieben, Gotelinde, trotz allem.« Als die Schwester aus der Tür des Bauernhauses tritt, thront der Bruder schon im Sattel. Tatsächlich ein edler, schwarzer Hengst. Sein Fell glänzt. Durch die gespannten Muskeln geht ein Zittern. »Schau dir das an, Gotelinde«, jubelt Helmbrecht. Ihr Bruder sieht aus, wie sie sich einen echten Edelmann vorstellt. Jung und schön und voller Energie. »Ich könnte einen Stein durchbeißen. Ich kann mich vor Wildheit kaum bezähmen. Nicht viel, und ich fresse Eisen. Frei will ich über die Felder jagen und in die Welt hinaus.« Der Hengst schnaubt ungeduldig. Doch der Vater hält ihn noch am Halfter. »Sag mir eins, Helmbrecht. Wer ist der bessere Mensch? Der, der den anderen Nutzen bringt, oder der, der den anderen schadet?« »Na, wer den Nutzen bringt, natürlich.« »Dann bitte ich dich, Helmbrecht, ein letztes Mal. Pflüge, sehe, ernte, bleibe bei uns.« »Was? Du schenkst mir einen Hengst und erwartest, dass ich bleibe? Wenn ich das tue, Vater, nütze ich den Falschen, den Faulen. Wer verdient denn fürstlich an unserer Arbeit?« »Der Lehnsherr bietet Schutz dafür.« »Den biete ich mir nun selbst. Ich lasse mich nicht mehr länger benutzen. Ich hole mir meinen Teil, wenn's sein muss, mit Gewalt.« Damit gibt Helmbrecht dem Hengst die Sporen. Das Pferd bäumt sich auf. Der Vater lässt das Halfter los. »Gut, so gebe ich dich frei. Um Gottes Willen.« »Besser, du weißt nicht, was ich träumte.« »Du hast noch Träume, Vater? Das wundert mich nun wahrlich sehr.« »Ich sah dich, Helmbrecht. Du standst auf einem Baum, hoch über der Erde, blind, mit einem Bein und einer Hand. Zwei Vögel saßen auf den Schultern, links die Krähe, rechts der Rabe. Und sie rissen an deinen goldenen Haaren. Kannst du das deuten?« Der Sohn schluckt kurz. Seine Stimme bricht. »Ach, ein böser Traum, Vater. Sonst nichts.« »Und sollte es wirklich so kommen, ich kann trotzdem nicht bleiben. Mit jeder Faser zieht's mich weg. Liebe Mutter, Schwesterherz, ich muss fort.« Und so prescht er davon. Über die Felder, die er nicht mehr bestellen wird, er sucht es weiter. Ob er seinen Weg finden wird? Gotelinde blickt ihm nach, bis sich der Staub der Hufe hinter den Hügeln verliert. Sie faltet die Hände. »Gott, lass ihn nur heil zurückkommen.« Ein Jahr vergeht. Mit Feld und Hausarbeit. Und dann, Gotelinde sitzt gerade vorm Haus und flicht einen Korb für die Apfelernte, sieht sie, wie ein stattlicher Reiter den Hof erreicht. Der edle Hengst kommt Gotelinde bekannt vor, nicht aber der Mann im Pelz. »Grazia Vesta«, sagt er mit fremder Stimme. »Ist das nicht Latein? Ist der Mann ein Geistlicher?« »Dobra Itra«, grüßt er die Mutter. »Kommt der Reiter doch aus Böhmen?« »Lass die Scherze.« Der Vater kommt vom Felde. »Bist du unser Sohn Helmbrecht? So sprich ein Wort, wie wir es kennen. Dann wird dir noch heute ein Huhn gesotten und ein zweites gebraten. Seid ihr es aber nicht, so stellt ihr eure Schuhe nicht unter unseren Tisch.« »Ja, der bin ich.« »Wer genau bist du?« »Helmbrecht, euer Sohn und früherer Knecht.« Gotelinde hört genau hin. Der Fremde klingt ihrem Bruder ähnlich. »Dann nenn mir die Namen unserer Ochsen vor dem Pflug. Auer, Rehme, Erge und Sonne.« Die Schwester beginnt zu strahlen und klatscht vor Freude in die Luft. Ihr geliebter Bruder ist zurück, Gott sei Dank. »Auf dich, mein verlorener Sohn, und deine unverhoffte Wiederkehr«, ruft der Vater am Abend an der Familientafel, erhebt das Glas und lächelt. »Es ist kein Wein, doch Quellwasser tut's auch.« Nicht schlecht, was die Eltern ihrem Helmbrecht da auftischen, vom reifen Käse über die fette Gans bis zu den versprochenen Hühnern. Doch die Freude ist einfach groß und so eine Wiederkehr einmalig. »Und erzähl, mein Sohn, wie lebt es sich bei Hof?« Der Vater prostet Helmbrecht zu. »Als ich selbst ein Junge war, hat mich dein Großvater einmal hingeschickt. Imponieren die Ritter immer noch den Damen durch Minne und Turnier? Spielen begabte Musikanten auf und lesen Gelehrte sagenhafte Geschichten aus alten Büchern vor?« Helmbrecht schweigt und kaut. Gotelinde schaut erst zur Mutter, dann zum Vater, bis der sagt, »Na, das war einmal, nicht wahr? Heute ist es anders.« Der Sohn nickt. »Und das sieht ehrlich aus. Wer so lebt, wie du es erzählst, Vater, über den lacht man sich tot. Es geht nur noch ums Lügen und Trinken. Wer gut lügt, ist der Größte. Wer betrügt, wird geehrt. Wer andere hereinlegt, gilt als geschickt. Wer andererseits eine Dame dem Wein vorzieht, der ist ein Narr.« Nun haben alle aufgehört zu essen. Stille liegt wieder über der Tafel, die alten stummen Blicke. Dann murmelt der Vater, »Gott sei's geklagt.« Und die Mutter sagt, »Noch einen Nachschlag, Junge. Turniere und Ritterlichkeit sind tot.« »Leider.« Helmbrecht greift noch einmal zu. »Heute gilt der Ruf. Stich dem Feind die Augen aus. Schlag ihm beide Füße ab. Setz den Reichen gefangen, damit er kräftig bluten muss. Aber genug davon. Jetzt gibt's Geschenke. Geschenke.« Und bevor die erstaunte Familie etwas sagen kann, öffnet Helmbrecht eine Truhe mit kostbaren Beschlägen. Gotelinde hält den Atem an. »Der Fuchspelz, Mutter, ist für dich. Das seidene Kopftuch und den verzierten Gürtel bekommst du, Schwesterherz. Reinste Seide, verziert mit goldenen Fäden und einem Edelstein. Der Vater sieht nicht sonderlich begeistert aus. Woher hast du das? Ach, Vater, ist das so wichtig? Für dich habe ich 3 Zeugnisse großer Schmiedekunst. Ein Beil, eine Hacke und diese Sense.« Mutter und Schwester sind sprachlos. Nur der Vater wagt zu fragen, was sie alle denken. »Hast du das alles geraubt?« Helmbrecht gähnt, als er müde ihn die Frage, »Hast du gemordet dafür?« »Ach, verzeiht, der Tag war lang. Und auch der Ritt. Dank euch herzlich für diesen Empfang. Wo ist mein weiches Lager?« Gotelinde schüttelt ihm die besten Kissen auf. Der geliebte Bruder ist wieder da. Nun soll er fürstlich schlafen. Eine Woche hält es ihren Helmbrecht auf dem Hof. Gotelinde und die Familie haben alles getan, ihm das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Und doch wirkt er unzufrieden. »Rastlos, Helmbrecht?« Der Vater spricht es aus, als Gotelinde die Wäsche aufhängt, die sie mit der Mutter im Fluss gewaschen hat. Durch den Spalt zweier Laken sieht sie, wie Helmbrecht seinen Hengst striegelt. »Nun, ganz ehrlich, Vater, seit ich keinen Wein mehr trinke und kein Rindfleisch mehr esse, musste ich den Gürtel schon 3 Löcher enger schnallen. Euer Leben ist wirklich mehr als mager.« Der Vater nimmt eine zweite Bürste und hilft dem Sohn beim Putzen. »Ja, ich gebe zu, mein Sohn. Es ist kein fettes Jahr. Du weißt selbst, wie sehr das Wetter die Landwirtschaft regiert. Aber ich verspreche dir, wenn du bleibst, brauchst du dir deine Hände nicht mehr schmutzig zu machen. Geh ruhig ein und aus, wie es dir passt. Aber um eines bitte ich dich, gib das Rauben und Morden auf und bleib um Gottes Willen hier.« Nicht ungeschickt, wie der Vater versucht, Helmbrecht zu überreden, doch der Bruder sagt, »Das geht nicht.« »Warum nicht? Was hindert dich?« Helmbrecht hebt einen Pferdefuß an. »Ich muss einen schändlichen Frevel rächen.« »Wieso? Wer hat dich denn beleidigt?« »Ein reicher Mann.« Helmbrecht beginnt, den Dreck aus den Hufen zu kratzen. »Der Angeber hat zu Krapfen Brot gegessen und den Schaum sich selbst vom Bier geblasen. Ha, diesem Verschwender werde ich es zeigen, den Hof werde ich ihm plündern.« »Bitte?« Der Vater hält beim Striegeln inne. »Bloß weil ein reicher Mann sein Eigentum verschwendet, nimmst du ihm alles weg? Wer hat dir sowas beigebracht?« »Meine Freunde, Lämmerschling und Schluck den Widder.« »Ah, das sind ja schöne Spitznamen.« »Es gibt noch mehr, wir sind zu 6. »Und wie nennt man dich?« »Freund und Feind sagen, Schling das Land.« »Schling das Land? Was bedeutet das?« Na, dass ich der Schrecken der Bauern bin. Du bist selbst ein Bauer. Da lacht Helmbrecht laut auf. Falsch, Vater. Das war einmal. Nun bin ich der Herr. Und wer mir nicht gibt, was ich verlange, dem ziehe ich das Fell über die Ohren. So ist das jetzt. Der Vater schüttelt den Kopf. Ha. So ist das jetzt. Er legt das Putzzeug weg. Das haben deine Freunde dir beigebracht. Wie traurig, Helmbrecht. Ich sage dir nur eins und nimm es nicht als Rat, sondern als gut gemeinte Warnung. Wie stark ihr auch zusammen seid, die Schergen des Richters, sie werden euch am Ende finden und übel strafen. Der Vater geht. Helmbrecht bleibt. Geschwätz, Vater! Ruft er ihm über den glänzenden Pferderücken nach. Du beleidigst meine tüchtigen Freunde! Wie oft habe ich dich vor ihnen in Schutz genommen? Das sage ich dir, das hört jetzt auf! Helmbrecht lehnt sich ans Pferd und atmet aus. Ach, Helmbrecht! Er hat das Gesicht ins schwarze Pferdefell vergraben. Das Pferdehaar wird immer wieder unterbrochen von dunklen Narben. Die Schwester sieht Spuren von Kämpfen und Gewalt. Behutsam legt Gotelinde ihre Hand auf den Rücken ihres Bruders. Er zittert. Er weint. »Du bist kein schlechter Mensch«, sagt sie. »Das will ich einfach nicht glauben.« In der Nacht setzt sich Helmbrecht an ihr Bett. »Schwesterherz«, flüstert er, »bist du noch wach?« Sie hat kein Auge zugemacht. Morgen, weiß sie, wird ihr Bruder wieder reiten. Ihr Herz klopft bei der Frage, ob er sein Versprechen halten wird. Hellwach setzt sie sich auf. Im Mondlicht sehen die beiden aus wie bleiche Gespenster. »Ich weiß jetzt, warum es dich und mich so fortzieht von hier? Warum wir so anders sind?« Das hatte sich Gotelinde auch oft gefragt. Woher diese Unruhe, diese Unzufriedenheit? »Aber du musst mir versprechen, das Geheimnis zu bewahren.« »Was kommt jetzt?« Gotelinde hält den Atem an. Innerlich ist sie ganz angespannt. Sie ahnt, dass die folgenden Worte sie erschüttern werden. »Sag es mir. Unser wahrer Vater, Schwesterherz, ist kein Bauer. Ein fahrender Ritter hat unsere Mutter geliebt, nur hat sie uns das nie erzählt, aus Angst, hier alles zu verlieren.« Gotelinde hört die Worte, aber kann sie nicht fassen. »Woher weißt du das?« »Meine Freunde haben es mir erzählt. Die haben Ohren in der ganzen Welt. Aber wir gehören hier nicht hin, so viel steht fest. Du ebenso wenig wie ich, und das weißt du auch, tief in deinem Innern.« »Ja. Was ihr Bruder sagt, ist wie ein Echo. Gotelinde fühlt sich hier nicht zu Hause. Doch kann sie einfach alles stehen und liegen lassen? Ihre Eltern haben sie schließlich großgezogen. Andererseits dankt sie es ihnen doch täglich und mehr als genug mit harter Arbeit. Sie tut alles, worum die Eltern bitten. Wo bleibt ihr eigenes Leben?« »Du sollst leben«, sagt Helmbrecht, »und darum halte ich nun mein Versprechen.« Gotelinde sieht ihn erwartungsvoll an. »Stell dir vor, ich habe meinem besten Freund von dir erzählt, wie treu du bist, wie fürsorglich und verständnisvoll. Und jetzt pass auf, er lässt um deine Hand anhalten. Er, der Tapfere, der dir alles bieten kann. Scharlachrote Pelze, schwarze Zobel. Glaub mir, er macht dich reich und leicht und frei.« »Das klingt wie ein Märchen, Bruder. Aber du kannst es leben, du musst nur wollen.« Gotelinde sieht aus dem Fenster über das lehmige Feld und den dunklen Wald hinauf zu den Sternen. Sie schimmern wie Diamanten. Auf einmal scheint alles möglich. »Ich will. Ja. Oh, ich will das so sehr.« Die Hochzeit ist ein Traum. Wie eine Prinzessin fühlt sie sich, als sie über die Zugbrücke in die Vorburg reitet. Das Blut der gemeuchelten Wachen sieht sie nicht. Wo Vorbei geht es an den leeren Stallungen und der verlassenen Schmiede durch ein zweites Tor. Dass es aufgebrochen wurde, merkt sie nicht. Der Burghof erwartet sie im Schatten des Bergfrieds. Die Schreie der Überfallenen sind längst verklungen. Feierliche Musik dringt aus dem Palast. Ein Meer aus Fackeln geleitet sie zum Festsaal. »Seid willkommen, edle Frau Gotelinde!« Ihr Bräutigam, groß und stark und charmant. Einen betörenden Pfeil nach dem anderen verschießt er und trifft mit jedem Kompliment ihr sehnsuchtsvolles Herz. »Habt tausend Dank, mein Gemahl!« Noch nie fühlte sich Gotelinde so verehrt. Es stört sie nicht, dass ein schwerhöriger grauer Mann sie dreimal nach ihrem Ja-Wort fragt und auch nicht, dass der Bräutigam ihr beim ersten Tanzschritt auf die Füße tritt. Eine Gruppe von Musikanten spielt auf, die Tische biegen sich unter zusammengeraubten Köstlichkeiten, sie tafeln und tanzen, leeren Schüssel und Becher bis weit in die Nacht. So glücklich war sie noch nie. Und nur für einen Moment hat Gotelinde das Gefühl, dass hier etwas nicht stimmt, dass nicht Glück, sondern Unheil auf dem Weg sein könnte. Es ist der Augenblick, als sie ihren Bräutigam fragt, wie sie ihn nennen darf. »Lämmerschling«, sagt er lächelnd und entblößt faulige Zähne. Im nächsten Augenblick ist das Lächeln verflogen. Durch die Türen zum Festsaal brechen bewaffnete Männer über die Gesellschaft herein. Es ist der Richter mit seinen Schergen. Die Musik verstummt. Die ausgelassene Stimmung weicht auf einen Schlag purem Entsetzen. Lämmerschling und Hellenbrecht springen auf, um sich zu verteidigen. Andere versuchen zu fliehen. Stühle splittern, Tische stürzen. Mitten im Chaos stehen Gotelinde und der schwerhörige Pater und trauen ihren Augen nicht. Die Häscher ergreifen einen Gast nach dem anderen, schleifen sie zum Teil an den Haaren heraus und schlagen sie in Fesseln. Schließlich ergeben sich auch Hellenbrecht und Lämmerschling der Übermacht. Gotelinde wird nicht verschont. Grobe Hände vergreifen sich an ihr. Sie wehrt sich, ruft nach ihrem Bruder, nach ihrem Mann. Vergeblich, die können ihr nicht mehr helfen. Der Richter macht kurzen Prozess. Ohne Verteidigung lässt er 9 Raubritter hängen. Der 10. gehört dem Folterknecht. Der 10. ist Hellenbrecht. Gotelinde lässt man laufen. Voller Scham und Schrecken kehrt sie zurück zu ihren Eltern an den Hof. Die Mutter nimmt sie stumm in den Arm. Der Vater geht wortlos an ihr vorüber. Einmal noch sieht sie ihren Bruder. Blind und lahm versucht Hellenbrecht doch wieder nach Hause zu kommen. Geführt von einem bettelnden Kind erreicht er den elterlichen Hof. Wie tief er gefallen ist. »Dobra Itra«, ruft der Vater und hebt die Mistgabel. »Oder wie sagt man zu diesem Fremden?« »Aber Vater, ich bin es doch, dein Sohn.« »Ich habe keinen Sohn. Ihr seid Herr Schlingdasland. Macht euch fort, bevor ich mich vergesse.« Ein Stück Brot steckt ihm die Mutter noch zu. Gotelinde hat ihm nichts mehr zu geben. Ein Jahr später. Der Frühling versucht mit ersten warmen Strahlen den harschen Winter zu vertreiben. Das erste Grün bricht schon durch das scheinbar tote Holz. Gotelinde sitzt auf dem Baum, auf dem sie einst zusammensaßen. In ihren Händen hält sie die kostbare Mütze, Helmbrechts Haube, mit den prachtvollen Stickereien. Sie ist alles, was von ihrem Bruder geblieben ist. Eine Magd hat sie aufgelesen und vom grausamen Ende erzählt. Eines Morgens habe ein Bauer ihren Bruder beim Holzsammeln erkannt. »Das ist der Viehdieb«, soll er gerufen haben. »Er hat uns die Kleider vom Leib gerissen«, habe ein zweiter geschrien. »Und mir hat er die Vorratskammer leer gemacht«, ein dritter. Und dann haben sie sich an Hellenbrecht gerächt, so lange, bis er sich nicht mehr rühren konnte. Seine schönen Haare sollen ausgerissen unter dem Baum gelegen haben, an dem sie ihn aufgehängt hatten. Ein Rabe und eine Krähe haben ihm am Ende auf den Schultern gesessen, ganz wie der Vater es geträumt hat. Ach, Hellenbrecht, Gotelinde streicht mit dem Finger über die feinen Ornamente auf seiner kostbaren Kappe. Musikanten, Paare, Ritter. So viele Träume, so viele Enttäuschungen. Alles vergeblich. Sie hebt den Blick und schaut vom Baum aus in die Ferne. Mögen die eingestickten Vögel zum Leben erwachen und das Weite suchen wie deine Seele. Mögen sie von hier aus zusammen über die Lichtung fliegen, hoch in den Himmel. Und endlich ihren Frieden finden, ihre lang ersehnte Freiheit. Dombaumeister Gerhard, Ende April 1271 bei Königswinter. Der Schatten, der vom Himmel auf den Stein fällt, sieht aus wie ein dunkles Kreuz. Ein unheilvolles Vorzeichen? Ja, vielleicht, aber hat ja kein Mensch gesehen. Die ausgebreiteten Flügel flattern. Scharfe Klauen krallen sich in die raue Oberfläche. Eine Krähe ist gelandet. Und der Stein, auf dem die Krähe Platz gefunden hat, liegt in einem Lastkahn. Warum den ganzen Weg in die Domstadt fliegen, wenn es auch einfacher geht? Die Bauern schuften am Ufer auf ihren Feldern. Die Krähe tut keinen Flügelschlag. Ein laues Lüftchen streichelt ihr schwarzes Gefieder. Wie schön ist es doch, auf dem Rhein zu sein. Vom Drachenfels kommt dieser Lastenkahn, von einem dieser sieben Erhebungen 50 Kilometer südlich von Köln. Sieben Gebirge, sagen die Menschen. Der Sage nach soll dort einmal ein feuerspeiender Drache gehaust haben. Einige erzählen sogar, ein gewisser Siegfried habe ihn genau hier erschlagen und in seinem Blut gebadet. Was Menschen sich so ausdenken. Zumindest hat die Geschichte einen wahren Kern. Denn Feuer gespuckt wurde hier früher wirklich von einem Vulkan. Trachit ist erkaltetes Gestein aus seinem Inneren. Jahrtausende lang hat es einfach in der Landschaft gelegen, bis Menschen entdeckt haben, dass es sich sagenhaft gut zum Bau von großen Gebäuden eignet. Schon die Römer im Rheinland wussten, Trachit lässt sich leicht bearbeiten. Mit Hilfe von Meißeln und Steinsägen haben sie auch den Block, auf dem die Krähe gerade sitzt, aus einem Steinbruch geschlagen und in Form gebracht. Um den Überblick zu behalten, ist jedes Exemplar dreifach gekennzeichnet. Eine Marke zeigt den späteren Platz im Bauwerk an, eine zweite, aus welchem Steinbruch es kommt, und eine dritte, wer es bearbeitet hat. Noch ruhen Steine und Krähe, aber bald wird diese Fahrt ein Ende haben. Das Ziel kommt langsam in Sicht und Hörweite. Aus dem Dunst ragt am Ufer ein riesiges Gerippe in den Himmel. Ein steinernes Skelett aus Säulen und Pfeilern, das in der Abendsonne blutrot leuchtet. Das soll später der Chor werden, der Raum um den Altar. Darüber schwebt im Augenblick eine dunkle Wolke, ein Schwarm krächzender Krähen, hungrig wie der anreisende Vogel. Dieses Riesenskelett ist Teil der größten Baustelle der Zeit und zugleich das größte Buffet. All die Handwerker, die Steinmetze, Bildhauer, Mörtelmischer, Maurer, Dachdecker, Zimmermänner, Kalkbrenner, Windeknechte, Seiler, Schmiede und später Glaser müssen versorgt werden. Ein lukratives Geschäft für Müller und Bäcker, Metzger und Brauer, Schankwirte und etliche Kaufleute. Und ein Fest für clevere Krähen, die genau wissen, wo sie ein schmackhaftes Knöchelchen ergattern können. Geraubte menschliche Knochen sind übrigens der Grund für den Bau dieser Kathedrale. Ein gewisser Erzbischof Reinhard von Dassel hatte die Skelettüberreste kurzerhand aus Mailand mitgehen lassen, vor 7 Jahren als Kriegsbeute. Sage noch einer, nur Elstern seien diebisch. Nun pilgern Jahr für Jahr tausende Menschen nach Köln, um diese alten Knochen anzusehen und anzubeten. Denn die Pilger glauben, diese Knochen wären die Gebeine der heiligen drei Könige, die dem Sohn Gottes zu seiner Geburt Geschenke gebracht haben. Um die Gebeine würdig zu präsentieren und den Menschenmassen gerecht zu werden, braucht es einen angemessenen Ort, eine Kathedrale. Menschen sind schon wunderliche Tiere. Sie haben keine Federn am Leib, aber sie wollen hoch hinaus. Sie wollen den Himmel erobern mit Gebäuden, die den Blick heben und ein göttliches Gefühl fürs Schweben geben. Dafür haben sie die alte Kirche mit ihren schweren romanischen Mauern niedergebrannt und abgerissen. Da, der Anleger. Die Krähe flattert kurz auf. Jetzt werden die Steine vom Lastkahn auf Holzkarren verladen. Ob der Ochse, der das Gewicht zieht, sie wohl zusätzlich auf seinen starken Schultern duldet? Im Vergleich zu den Steinen ist sie federleicht. Ausprobieren. Und tatsächlich, da sitzt sie schon wieder, während es rumpelnd über Kopfsteinpflaster Richtung Baustelle weitergeht. Ist das da ein Floh im Fell? Ein erster Appetithappen. Links und rechts sieht die Krähe Bauhütten vorüberziehen. In einigen werden bei Wind und Wetter Werkzeuge und Nägel hergestellt, doch da stoppt der Steintransport Stau vor der Dombauhütte. Hier werden die Steine abgeladen und nach ihren Markierungen sortiert. Wie laut das ist! Unablässig klirrt Metall auf Stein. Steinmetze klopfen sie mit ihren Meißeln ab. Hartes Material klingt hell und ist gut für tragende Säulen. Weniger gutes Material klingt hohl und taugt nur für kleine Skulpturen. Aber was sieht die Krähe da im Staub? Ein schmackhaftes Krümchen Weißbrot. Der Vogel stürzt sich darauf, pickt und prallt mit dem Schnabel vom Bröckchen ab. Es ist nur ein Gesteinsrest. Und hoppla, um Feders Breite wäre sie beinahe unter einen Stiefel geraten. Da kommt ein zweiter, dritter, vierter. Wer tritt hier nach ihr? Die Krähe fliegt ärgerlich auf. Glaub mir, sagt ein ergrauter Mann zu einem jungen Burschen. Wenigstens den Bau des Chores vollenden wir, bevor wir in den Himmel kommen. Euer Wort in Gottes Ohr, Meister Gerhard. Meister Gerhard? Der berühmte Dombaumeister. Seinen Namen pfeifen die Spatzen von allen Dächern. Vor über 20 Jahren hat er die Grundfläche des Doms abstecken und mächtige Fundamente in den sandigen Grund am Rhein treiben lassen. Schwere Grundmauern aus Basalt und Tuff. Dieser Wechsel macht das Gebäude stabil und elastisch zugleich, erdbebensicher. 10 Meter tief ist das Fundament. Für manchen Kölner beginnt in dieser Tiefe schon die Hölle. Aber man muss eben tief gründen, wenn man hochbauen will. Und die Kirche soll so hoch in den Himmel wachsen wie keine andere, 160 Meter. Und sie wächst in den letzten Jahren in einer solchen Windeseile, dass mancher Kölner munkelt, das könne nicht mit rechten Dingen zugehen. Der Baumeister muss mit dem Teufel im Bunde sein, so wie die Krähen, angeblich. Wie oft haben Menschen den Rabenvögeln schon nachgesagt, sie seien des Teufels, Boten der Unterwelt, Galgenvögel. Andere sehen in der Krähe aber auch ein Krafttier. Die Menschen im 12. Jahrhundert brauchen wohl diese Vorstellung von zwei Seiten, Gut und Böse, Himmel und Hölle. Das schafft Orientierung in schwierigen Zeiten. Wer nicht im Feuer enden will, darf nicht sündigen, ganz einfach. Einfach? Ach, was hat die Krähe damit zu schaffen? Sie braucht dringend etwas Fleisch. Und dieser Dombaumeister könnte ein guter Wirt sein. Er ernährt sich beim Arbeiten, um Zeit zu sparen. Guter Mann. Gerade beißt er wieder in ein saftiges Stück Flönz, das Ende einer geräucherten Blutwurst. Der Krähe läuft das Wasser im Schnabel zusammen. »Wenn wir doch nur mehr Fachpersonal hätten«, klagt Meister Gerhard dem Lehrling mit vollem Mund, »aber das Wissen um die gotischen Kirchen ist noch nicht so weit verbreitet.« Die Krähe landet auf einem behauenen Stein und blickt aufmerksam zum Baumeister. Vielleicht fällt ja etwas für sie ab. Sag mir eins, Meister Gerhard, bittet der Lehrling. Woher wisst ihr, dass diese filigranen Wände tragen? Sie haben so viele große, spitze Fenster und so wenig eigene Substanz, das macht sie doch weniger stabil. Eine gute Frage, mein Bester. Ich habe mich selbst gewundert. Als ich so jung war wie du, war ich Steinmetz auf den Baustellen von Troyes und Saint-Chapelle. Das Geheimnis liegt in den Strebepfeilern dort. Der Baumeister zeigt auf die Konstruktionen vor den Außenwänden. Säulen, die mit Strebebögen mit dem Inneren des halbkreisförmigen Chores verbunden sind. Diese Steinbögen an den Seiten nehmen den Mauern den Druck. Sie leiten ihn zur Seite und dann von dort nach unten ab. Aber, Meister, dafür müssen die Wände wirklich gerade sein. Vor allem, damit die Schlusssteine dort oben ins Gewölbe passen. Aber wofür habe ich mein Senkblei? Ich habe heute ständig kontrolliert. Stell dir diese Katastrophe vor. Am Ende wäre der ganze Aufwand umsonst. In diesem Augenblick fällt vor lauter Zeigen und Gestikulieren ein Stück von der Blutwurst auf den Boden. Darauf hat die Krähe gewartet. Blitzschnell schlägt sie mit dem Schnabel zu. Ihre Beute. Also das glaub ich jetzt nicht. So ein Mistvieh. Meister Gerhard schimpft und wedelt mit der freien Hand. Sie hat euch die ganze Zeit beobachtet. Ich dachte schon, sie hört uns zu, sagte der Geselle lachend. Diese Krähen verdrecken mit ihrem Kot die ganzen Steine. Also Tauben sind schlimmer. Meister Gerhard läuft ärgerlich auf die Krähe zu. Die will gerade aufflattern, da setzt sich der Stein unter ihr in Bewegung. Seit wann können Steine fliegen? Seitdem es Kräne gibt und Laufräder, Hamsterräder für Menschen. Zwei Burschen traben unablässig in einem liegenden Zylinder aus Holz. Damit bewegen sie die Seilwinde und die Steine nach oben. Wie praktisch. Warum selbst fliegen, wenn man gebracht wird? Meter um Meter geht es nach oben. Stock um Stock wachsen die hölzernen Gerüste um den gefiederten Fahrgast herum in die Höhe. Sie bestehen aus Stangen, die mit Seilen aneinander geknotet sind. Tagsüber stehen hier viele Maurer auf weidengeflochtenen Matten und rufen von den einzelnen Ebenen nach Material. Die kleineren Steine schaffen Kletterer in Körben die Leitern hinauf. Die größeren werden an Seilwinden heraufgezogen, wie der Stein, auf dem die Krähe sitzt. Der Vogel blickt nach unten und erstarrt kurz. Was ist denn das für eine teuflische Fratze? Die Krähe flattert auf. Sie saß auf einem gebleckten Zahn. Aber der bewegt sich nicht. Die gefährlichen Kiefer können nicht zuschnappen. Das Tier ist versteinert, harmlos und nützlich. Denn die Skulptur wird nach oben gezogen, damit sie als Wasserspeier das Regenwasser, das über Rinnen fließt, weit weg von der Fassade spucken wird. Steter Tropfen hüllt den Stein, das schadet auch der größten Kathedrale. Langsam kehrt Ruhe ein, gleich ist Feierabend. Immer mehr Arbeiter verlassen die Plattformen. Bestimmt ist auch das hier die letzte Fahrt, aber Augenblick. Was blitzt denn da auf einem der oberen Stockwerke? Die Krähe ist neugierig. Sie stößt sich vom Wasserspeier ab und fliegt auf die Matte. Da liegt ein Schlüssel. Wer hat den verloren? Egal, die Krähe liebt metallische Gegenstände. Ihre glatte Oberfläche, ihren Klang, ihr Glitzern. Sie kann nicht widerstehen, krallt sich den Schlüssel und landet hoch oben in einer kleeblattförmigen Nische. Ein Muster, das es zwischen den Streben und Pfeilern häufig gibt. Von hier oben erkennt man, der halbkreisförmige Chor bildet das Herzstück des Doms. In seiner Mitte wird später der Altar stehen, gleich dahinter der goldene Schrein mit den Gebeinen der heiligen drei Könige, überwölbt von einer Kuppel. Davor wird der Kreuzgang liegen. Wenn der Dom in vielen Jahren fertig wird, sein Grundriss ist schon fertig abgesteckt, ein riesiges Kreuz, 145 Meter lang, 86 Meter breit. Langsam wird die Krähe müde, Sie spürt den Abendwind zwischen den Federn und genießt die Aussicht. Dabei kann sie von hier oben nicht nur die Baustelle überblicken, sondern das ganze mittelalterliche Köln mit seinen vielen Kirchtürmen und seiner eindrucksvollen Stadtmauer. Halbkreisförmig umschließt sie seit den Römern die Stadt bis zum Rhein. Überall flammen nun kleine Laternen auf. Besonders unten am Rhein gibt es etliche Wirtshäuser, Ziel vieler Handwerker am Ende des Tages. Dahin geht es bestimmt gleich hoch her. Die Krähe genießt die Ruhe über den Dächern von Köln. Eigentlich auch ein toller Platz zum Nisten, wenn der Dom mal fertig ist, irgendwann in ferner Zukunft. Schnaps, das war sein letztes Wort, singt da jemand. Tatsächlich, immer lauter. Schnaps, das war sein letztes Wort, er trug ihn die Englein fort. Die Krähe blinzelt, da singt wirklich jemand auf dem Baugerüst, gar nicht weit von ihr. Im Mondlicht erkennt sie eine schwankende Gestalt. Na komm schon, wo bist du denn? Ohne dich kann ich doch nicht nach Hause. Meint er sie? Offenbar hat der Mann einiges an Bier getrunken. Kölsch natürlich, das benebelt die Sinne. Wo bist du denn? Mein Schlüsselchen. Irgendwo hier musst du doch sein. Er bückt sich. Mit den Händen tastet er die Matte ab. Er kriecht unter das Geländer. Da gibt es nur wenig Halt. Er gerät dem Abgrund lebensgefährlich nahe. Wenn ihn nun niemand warnt, könnte das sein Ende werden. Die Krähe schlägt mit den Flügeln, schwingt sich auf und fliegt genau auf die Gestalt zu. Dabei stößt sie ein schrilles Krächzen aus. Mehrstimmig wie ein Echo hallt es von den hohen Wänden wider. Selbst für die Krähe klingt es wie ein ganzer Schwarm, der die Dombaustelle bei Nacht heimsucht. Erschrocken blickt der Betrunkene in den Himmel. Zum Teufel, ruft er. Da greift er ins Leere. Im Morgengrauen finden Arbeiter den Körper auf dem harten Boden liegen. Als sie ihn zur Seite drehen, ist das Entsetzen groß. Es ist Gerhard von Rühle, der Dombaumeister zu Köln. Ist tot. Und ich hab ihm im Brauhaus noch gesagt, geh nachts nicht aufs Gerüst, aber er wollte nicht hören. Der Geselle klagt und jammert. Was soll denn jetzt werden? Wer baut denn nun den Dom? Er blickt zum Himmel, als schicke er die Frage direkt an Gott. Da bleibt sein Auge am teuflischen Wasserspeier hängen. Darauf sitzt die Krähe. Im Schnabel den Schlüssel. Der Geselle wird bleich wie Trachit. »Du böser Vogel«, schimpft er, »du Leibhaftiger!« Er klatscht laut in die Hände, er springt und tobt. Doch die Krähe legt nur den Kopf schief. »Seltsame Tiere, diese Menschen«, denkt sie. Dann lässt sie den Schlüssel fallen und fliegt davon. Johannes Gensfleisch, genannt Gutenberg. Im Frühling 2019. Mainz. G-U-T-E-N-B-E-R-G. Eine Taste, ein Buchstabe. 9 ergeben das erste Wort. Gutenberg. Puh, immerhin. Wenigstens sein Name leuchtet schon mal in schwarzer Druckschrift auf dem Bildschirm. Schriftart? Times New Roman. Gut. Jetzt nur noch mittig setzen. Und die Überschrift ist fertig. Ein Anfang, wenn auch zu spät. Lotte nimmt die Hände von der Tastatur und kaut wieder an den Nägeln. Bis morgen muss das blöde Schulreferat über den Erfinder des Buchdrucks fertig sein. Wie soll sie das bloß schaffen? Das ist so viel Stoff und ganz schön kompliziert. Wenn sie in der Geschwindigkeit weiterschreibt, wird sie nie fertig. Dabei ist dein Schreibgerät viel schneller als meine Erfindung. Lotte zuckt zusammen. Interessante Technik. Die Worte sind so deutlich, dass sie nicht sagen kann, hört sie die Stimme nur in ihrem Kopf oder direkt neben dem Ohr? Faszinierend. Lotte hält den Atem an. Du drückst einfach auf eine Taste und wie von Geisterhand erscheint der Buchstabe. Ha! Sie hat das eigenartige Gefühl, dass ihr ein älterer Mann beim Schreiben über die Schulter schaut. Ihr Herz klopft. Sie wagt nicht, sich umzudrehen, nur ihr Blick wandert. Leider kann sie aus den Augenwinkeln nicht erkennen, ob das ihre langen Haare sind oder ein langer Bart. »Warum meinst du, dass ich einen langen Bart habe?« Sie guckt auf das berühmte Porträt in dem aufgeschlagenen Buch. Ein Mann mit einem wachen Blick, Fellmütze und Bart. Aber das ist erst 100 Jahre nach meinem Tod entstanden. Lotte läuft ein Schauer über den Rücken. Der Barttyp weiß verdammt viel über das Referatsthema. Wer ist das? Und wie kommt er in ihr Zimmer? Ich heiße Johannes Gänsfleisch, genannt Gutenberg, nach dem elterlichen Hof. Aber ich muss mich dir ja nicht vorstellen. Du stellst dir mich vor. Du hast mich ja gerade herbeigeschrieben. Lotte versteht kein Wort. Herbeigeschrieben? Den Erfinder des Buchdrucks? Sie wusste gar nicht, dass Worte so etwas können. Worte sind Wissen und Macht. Aber dieser Gutenberg ist doch seit über 550 Jahren tot. Seit 1468, um genau zu sein. Wieso kann der Mann ihre Gedanken lesen? Weil ich in deinem Kopf bin. Und bevor du mich fragst, wie ich dort hineinkomme, durch das, was du gelesen hast. Einen ganzen Stapel Bücher hat sie gelesen. Über Mainz im 15. Jahrhundert, über Meister Gutenberg selbst und seine weltverändernde Erfindung. Am Ende des Tages liegen die Bücher genauso durcheinander neben dem Computer wie die Informationen in ihrem Kopf. Ich mache dir einen Vorschlag, Lotte. Ich zeige dir meine Erfindung und du erklärst mir deine. Oh, das klingt einfach. Schließ einfach die Augen. Wir fangen bei A an. A wie Anfang. A Principio. Im Anfang? Lotte sieht erst einmal nichts. Dann quillt weißer Nebel aus dunklen Spalten. Langsam kriecht er auf die schwarzen Hügel und formt längst vergangene Gestalten über der verkohlten Landschaft. »Ich bin in einer Schmiede«, denkt Lotte. »Das ist eine Esse. Gleich weckt der Atem des Blasebalgs das schlummernde Feuer. Schmieden wir ein Schwert? Nein, etwas Mächtigeres.« Dann ein Fauchen. Graue Asche fliegt auf. Buchstaben. Lotte sieht das blasse, bärtige Gesicht Gutenbergs. Mit funkelnden Augen lächelt er ihr zu. Dann spürt sie die Wärme an ihrer Hand, mit der sie etwas in die Glut hält. Einen tiefen Löffel mit einer silbrigen Flüssigkeit, wie beim Bleigießen zu Silvester. Eine Mischung aus Blei, Zinn, Kupfer, Eisen und Antimon. Sie hat einen niedrigen Schmelzpunkt. Der Mann kennt sich mit Metallen aus. Ach, kein Wunder, er hat ja auch die Goldschmiedekunst gelernt. Nun führt er ihre Hand mit dem Löffel behutsam von der Esse zu einem Tisch. Dort wartet eine kleine Gießform aus Holz. Der Löffel kippt, langsam füllen sie die geschmolzene Masse hinein. In die Matrize. Lotte versteht nicht recht. In die Buchstabenform. Das hier wird zum Beispiel ein A, wenn es erkaltet ist. Ah, langsam dämmert es Lotte. Gutenberg stellt alle Buchstaben einzeln her. Bewegliche Lettern, das war seine bahnbrechende Idee. Er zerlegt Texte in ihre Bestandteile, in Lettern und druckt sie. So muss keiner mehr mühsam Texte per Hand abschreiben, so wie es seit Generationen Mönche und Nonnen in Klöstern tun, mit sehr viel Geduld und Tinte. Handschriften können den Wissensdurst unserer Zeit einfach nicht mehr stillen. Das habe ich sogar beim Studium in den Bibliotheken bemerkt. Zu wenig Bücher, zu viele Fehler und zu teuer. Gutenberg hat studiert, fragt Lotte sich. Aber was genau? Darüber schwiegen ihre Bücher. Sie erinnert nur, der Meister stammt ursprünglich aus einer vornehmen Mainzer Kaufmannsfamilie. Hähnchen haben sie mich genannt, liebevoll. Das kommt von Johannes. Als Drittgeborener darf er nicht auch noch Tuchhändler werden wie sein Vater und der Erstgeborene. Aber er konnte Latein, also muss er mindestens auf einer privaten Klosterschule gewesen sein. Aber dann? Gutenberg zwinkert nur und sagt, es ist zu weit, öffne die Form. Zum Vorschein kommen die rohen, rauen Umrisse eines alten A's. Der Buchstabe sitzt auf einer Art kurzem Stift. Siehst du, wie mühelos sich der Guss aus der Form löst? Die kann man übrigens wiederverwenden. So kannst du bis zu 10 Buchstabenstifte pro Stunde herstellen. Schließlich braucht man ja nicht nur ein A. Gutenberg gibt seinem A noch schnell den letzten Schliff. Dann wirft er das polierte Stück in einen Setzkasten, wo unzählige andere warten, sogenannte Typen. Jede Type hat die exakt gleiche Form. Damit kann ich beliebig viele Texte zusammensetzen. Willst du sehen, wie es weitergeht, woran wir arbeiten? 4? Gutenberg hebt eine Öllampe und Lotte sieht von dem Setzkasten voller Buchstaben auf. Die Helligkeit verwandelt den vermeintlich kleinen Raum in eine große Werkhalle. Sie sind nicht mehr allein. An verschiedenen Tischen stehen Gutenbergs Gehilfen. 6 Setzer hocken vor den Buchstabenkästen. In raschem Tempo greifen sie in die Fächer und fügen auf Holzbrettern Buchstabe für Buchstabe zu Worten, zu Sätzen, zu 2 Spalten mit 21 Zeilen zusammen. Rechteckige Winkelhaken helfen, dass das Schriftbild nicht schief wird. Harmonie erleichtert das Lesen. Noch kann Lotte nichts erkennen. Alle Buchstabenstifte sind spiegelverkehrt. Dass die Setzer diese Zeilen überhaupt lesen können und in welcher Geschwindigkeit sie die lateinischen Wörter zusammenbauen. Schon färben Hilfskräfte die Satzspiegel mit kugelförmigen Ballen ein. Ah, woraus besteht diese Druckerschwärze noch? Aus Öl, Lampenruß und Eiweiß. Eiweiß? Überrascht Lotte etwas. Ja, Eiweiß haftet gut. Wäre auch das geklärt. Nun wandern die angefeuchteten Holztafeln mit den geschwärzten Buchstabenreihen zu hölzernen Ungetümen, die fast bis unter die Decke reichen. 6 Holzpressen. An jedem Gerät 2 Drucker. Du glaubst gar nicht, wie lange ich an dieser Technik getüftelt habe. Lotte wundert sich. Pressen gab es doch schon vor Gutenberg. Winzer haben für den Wein den Saft aus Trauben gepresst und seit einiger Zeit wird aus Textilfasern Papier gepresst. Der gleichmäßige Druck ist entscheidend, sagt Gutenberg und lässt seinen Blick noch einmal prüfend über die schwarz glänzenden Letterreihen wandern. Die Druckerschwärze muss sich so gleichmäßig wie möglich auf dem Blatt verteilen. Pressdeckel und untere Platte müssen dafür perfekt übereinander liegen. Eine winzige Unebenheit, eine kleine Verschiebung des Drucks und der Pressdeckel verrutscht, alles schon erlebt. Gutenberg nickt kaum wahrnehmbar. Sein Mitarbeiter schiebt den Satzspiegel in einer Schublade in die Mitte der Presse unter den sogenannten Tiegel. Der andere Drucker zieht einmal kräftig an der Gewindestange und der Tiegel senkt das Papier kurz, aber kräftig auf die Buchstaben. »Stimmt es, dass Sie die Teile für die Presse aus einem Haus geholt haben, in dem jemand an der Pest gestorben ist?« Gutenberg lächelt geheimnisvoll. »Ach, was nicht alles erzählt wird, Lotte. Diese hier ist Marke Eigenbau.« »Fertig, ne?« »Schauen wir uns das Ergebnis an.« Der Meister dreht das Papier um und kneift die Augen zusammen. »Alles regelmäßig. Siehst du? Wunderschön, nicht?« Lotte nickt. Auf dem Papier sind fein säuberliche Buchstabenkolonnen, die in ihrer Form etwas an alte Handschriften erinnern. Nur, dass jeder Buchstabe wirklich exakt dem anderen gleicht. »A principio«, versucht sie, das Lateinische zu lesen, »Creavit, creavit Deus celo et terram. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde.« Ach, dieser Gutenberg hätte auch Lehrer werden können, denkt Lotte leicht genervt. Oh, verzeih, das liegt daran, dass ich zuerst lose Lateingrammatiken gedruckt habe vor der Bibel. Wir drucken gerade die Gutenberg-Bibel, schießt es Lotte durch den Kopf. Eins der immer noch teuersten Bücher der Welt. Und das erste gedruckte Buch überhaupt, ergänzt der Meister stolz. Wenn es denn fertig ist. 100.000 Typen wird Gutenberg gießen. 230.760 Mal wird gedruckt werden müssen für insgesamt 180 Bibeln mit je 1.282 Seiten. Du meine Güte, Zahlen kannst du dir aber gut merken. Ja, das stimmt. Und weil Lotte einmal dabei ist, ganze 3 Jahre wird das Projekt verschlingen, von 1451 bis 1454. Im gleichen Zeitraum hätte ein Schreiber nur ein einziges Exemplar abgeschrieben. Oh, bescheiden ist der Meister nicht. Er weiß, was er kann. Ja, aber dafür wäre das Buch beim Schreiber farbig illustriert gewesen und kein Schwarz-Weiß-Druck, hält Lotte dagegen. Gutenberg lacht. Meine Bibeln werden nicht hier fertiggestellt. Nach dem Druck wandern sie zum Buchmaler. Meine Bibel soll dem Vergleich mit den Handschriften in jeder Beziehung standhalten. Der Meister hat an alles gedacht. Was gäbe Lotte jetzt darum, ein fertiges Exemplar zu sehen? In diesem Augenblick klopft es an der Tür. Herein? Und herein kommt ein Laufbursche in Strumpfhose und Joppe mit einem schweren Paket. Vorsicht, Vorsicht, bitte Vorsicht, hier, auf den Tisch. Gutenberg schlägt das schützende Tuch zurück und da liegt ein fertiges Exemplar. Nicht nur die Anfangsbuchstaben jeder Seite und die heiligen Namen sind verziert, fast alle Seiten zeigen die schönsten Ornamente in Rot, Blau, Grün und Gold. Lotte ist sprachlos. Am meisten beeindruckt sie, wie der Meister die einzelnen Techniken, Metallgießen, Setzen, Pressen, perfektioniert und zu etwas Neuem zusammengefügt hat. Sie weiß, diese schwarze Kunst wird sich wie ein Lauffeuer verbreiten und in ihrem Windschatten die Bücher selbst. Sie werden nun zahlreicher, genauer, preiswerter und damit für viele erschwinglich. Mit dieser Erfindung verändert Johannes Gutenberg nicht weniger als die bekannte Welt. Er stößt die Tür weit auf in ein neues Zeitalter der Bildung und der Wissenschaft. Aber das kann er nicht wissen. Ja, aber geahnt habe ich es. Hat sie eben Tür gedacht? Lotte hält kurz inne. Die Tür zur Werkstatt steht noch offen. Von draußen dringt der Lärm des mittelalterlichen Mainz an ihr Ohr. Pferdegetrappel, Marktgeschrei, Domglocken. Ob sie wohl kurz, aber nur kurz. Gutenberg steht neben ihr im Hauseingang. Und Vorsicht auf der Schwelle. Vor der Schwelle liegt die Gosse, wo aller Unrat abfließen muss. Lotte rümpft die Nase. Jeder kippt seinen Unrat vors Haus. Eine Kanalisation ist noch nicht erfunden. Vorbei hasten Frauen, die zum Markt wollen, ihre Haare mit Hauben oder Tüchern bedeckt. Handwerker schleppen Material, Fuhrleute kutschieren Pferdewagen rumpelnd vorbei. In der Nähe muhen Rinder. Mainz ist der größte Ochsenmarkt im Reich. Schau mal, dort. Gutenberg zeigt an ihrer Schulter vorbei nach oben. Da erhebt er sich über die geduckten Dächer, der mächtige Mainzer Dom mit seinen 6 Türmen. Ursprünglich von Erzbischof Williges gebaut, dem Berater Theophanus. Dann war er abgebrannt und wurde neu geschaffen. Und in seinem Schatten entsteht also eine neue, die schwarze Kunst, die auch die Kirche verändern wird. In wenigen Jahrzehnten wird ein gewisser Martin Luther seine Übersetzung der Bibel drucken lassen. Die Kirche hat mich übrigens mit auf die Idee gebracht. Das überrascht Lotte. In Aachen brauchte man vor Jahren kleine Handspiegel. Die Pilger wollten das Licht der Reliquien im Aachener Dom einfangen. Die Nachfrage war so groß, da habe ich sie zu Tausenden gegossen und mit einer Presse ausgestanzt. Leider hat mir die Pest einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Pilgerfahrt wurde abgesagt, ein herber Verlust. Aber immerhin habe ich dadurch die Presse entwickelt. Lotte erinnert sich an die Geldforderungen. Hatte Gutenberg nicht auch Ärger mit seinem Geldgeber für das Bibelprojekt? Wollte ihn nicht ein Kaufmann mitten in seiner Entwicklungsarbeit pfänden lassen? Oh mein Gott! Gutenberg zieht Lotte von der Straße zurück in die Werkstatt, schließt die Tür und schiebt den Riegel vor. Was ist denn jetzt passiert? Augenblicke später klopft es laut. Aufmachen! Meister Gutenberg! Hier spricht Fust! Johannes Fust, genau, so heißt der Kaufmann und er scheint ganz schön wütend. Ihr verprasst mein Geld! Ich habe einen richterlichen Pfändungsbefehl, macht sofort die Tür auf! Gutenberg sieht Lotte an. Lotte versteht sofort. Sie weiß aus ihren Büchern, was passieren wird. Fust wird die Bibelwerkstatt beschlagnahmen. Kein Zweifel, sie müssen hier erst mal weg. Aber wie? Instinktiv schließt sie die Augen und... Als Lotte die Augen wieder öffnet, sitzt sie zu Hause am Schreibtisch. Allerdings allein. Ohne Meister Gutenberg. Hat sie geträumt? Oder war sie wirklich mit ihm im 15. Jahrhundert? Die Festplatte des Computers summt. Als Lotte auf ihre Computermaus klickt, wird der Bildschirm wieder hell. Und was für eine Überraschung! Da steht nicht nur Gutenberg, da steht eine ganze Geschichte, fein säuberlich gesetzt. In 2 Spalten zu je 21 Zeilen. Schriftart, Textur. Wirklich, eine faszinierende Technik, steht darunter. Und so einfach zu bedienen. Vermutlich wird auch sie die Welt revolutionieren. Danke für alles, liebe Lotte. Dein Johannes Gutenberg.